Hallo und hier ist wieder eine neue Folge des Green Room, Folge Nummer 6. Mein Name ist Sascha. Wow. Und am anderen Ende der Leitung in Merseburg sitzt Dennis. Hallo Dennis. In Merseburg, Hallöchen. Ja, heute ist ein bisschen was anders. Wer jetzt uns irgendwie ab 20. März in seinem Podcatcher wieder hat und den Download von unserer aktuellen Folge hört, der wird jetzt denken, hey, was soll das? Wir senden heute live, nämlich am Sonntag davor. Wir probieren nämlich heute mal das Livestreaming, was unter Ultraschall und StudioLink angeboten wird. Und da geben wir euch so ein bisschen so einen Einblick, wie wir diese Folge hier aufnehmen. Und ich bin mal gespannt. Ihr könnt hier sogar auch im Chat mitmachen. Wenn ihr auf sofareporter.de geht, da gibt es oben einen Button, der nennt sich Live. Da ist so eine Seite, da könnt ihr alles nachlesen und auch alle Links zum Chat und so weiter bekommt ihr dort. Und dann hoffen wir mal auf eine rege Beteiligung. Ja, genau. Auch gerne mit dem Hashtag ESC Green Room könnt ihr uns schreiben, wenn ihr darauf Lust habt. Mit was fangen wir denn heute an, lieber Sascha? Wir haben ja so ein bisschen was. Ja, es ist ja so, dass seit 13. März ist ja dieses Head of Delegation Meeting gewesen. Mhm, genau. Und bis dahin müssen ja alle Länder ihre Songs eingereicht haben. Und wir blicken vielleicht mal auf so ein paar Vorentscheide vorab mal zurück. Wir haben mal so exemplarisch mal drei einfach mal rausgezogen, wo wir, glaube ich, meinen, dass es so ein bisschen so noch mal diskussionswürdig ist. Es gibt ja immer so zwei Möglichkeiten. Entweder machen die Sender einfach eine interne Ausschreibung und nennen dann praktisch Song und Künstler und müssen es dann bis zur Deadline sozusagen einreichen bei der EBU. Oder es gibt eben halt, manche machen gefühlt zwei Jahre lang einen Vorentscheid. Manche machen mit eine sieben Show. Sendungen, ja. Genau, eine Show wie in Deutschland. Und eigentlich haben wir jetzt mal so drei rausgesucht, die das so ein bisschen machen, nämlich zum Beispiel Estland. Genau, ich habe ihn nur teilweise gesehen, muss ich dazu sagen. Die hatten ja drei Sendungen, ne? Erstes Semifinale, zweites Semifinale und das Finale. Mhm. Und die Favoriten haben ja lustigerweise nicht gewonnen. Also nicht jetzt meine Favoriten. Ich weiß nicht, wie das ihr seht, aber diesen Schwedenschlager, den Estland gewählt hat, ist etwas gewöhnungsbedürftig. In meinem Hörverständnis zumindest. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sascha, aber das ist so schon mal irgendwie tausendmal gehört. Schweden könnte sowas jährlich schicken, wenn sie es denn überhaupt noch im Vorentscheid haben. Aber ich kann damit nicht mehr so wirklich was anfangen. Warum auch immer. Mhm. Ja, also in Estland war ja zum Beispiel großer Favorit die Elena Born, die schon 2015 in Wien mit Stig Resta zusammen Goodbye for Yesterday, ich glaube Platz 7 oder 8 irgendwie gemacht hat. Genau. Und und die ist dann leider auch irgendwie Letzte geworden. Ja. Also da war so ein bisschen wahrscheinlich beim Publikum die Überlegung, wir wollen dann auch mal jemand Neues rankommen. Ja? Wobei Koitome und Laura waren ja beide schon mal, wenn auch separat, beim ESC Jahren. Koit 1998, glaube ich, ne? Ja, und Laura 2005, meine ich, ne? Ja, genau. Aber sie aber nur im Hintergrund als Background-Sängerin oder sowas, ne? Also nicht als explizite Teilnehmerin, oder? Also in den kleinen Ländern ist es ja eh immer so, da wechselt man sich das da. Das macht doch Island auch so. Das, ist dann, da tauscht man sich aus. Der eine ist mal irgendwie Frontsänger und der andere macht Background, ne? Das ist halt dann. Ja, aber mich hat es eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil da waren natürlich auch eine ganze Menge Lieder auch dabei, wo ich so dachte, die Mischung war schon nicht schlecht. Hätte sich so mancher Vorentscheid wirklich auch eine Scheibe von abschneiden können. Richtig. Aber jetzt dieses Koitome, es heißt ja Koitome ja Laura, also ja heißt dann wohl irgendwie, glaube ich, und in Estnisch. Und Laura, genau. Und mit Verona und das ist so, ich würde mal sagen, so das geht so in diese Richtung so Dieter Bohlen Schlagerpop. Also es ist schon sehr schlagerig dann es auch. Es könnte auch von Thomas Gison geschrieben worden sein. Also so klingt das. Und Quatschel schreibt gerade, dieses Jahr ist auch so ein bisschen das Jahr der Background-Sänger. Ja, ja. Ja, stimmt, hast du recht. Hast du recht, Patrick. Ja, wie gesagt, ich finde es schade, man hätte da bestimmt mehr bringen können, weil ziemlich gute Lieder dabei waren beim Vorentscheid, fand ich. Also, mhm, da gab es auch viele Sachen, die gut waren, aber leider auch nicht, teilweise nicht ins Finale gekommen sind. Deswegen muss man mal sehen, wie sie sich platzieren auf Dauer. Mhm. Oder ob sie überhaupt ins Finale kommen, ist halt auch mal so eine Frage. Aber ich glaube, da wird es einige in der Fanbase geben, die das gut finden. Ich weiß auch, dass es einige Leute gut finden, aber ich habe auch nichts gegen Schwedenschlager, so ist nicht. Aber das ist so ein Song, den man irgendwie schon mal gehört hat. Und die überarbeitete Version, die jetzt auch vor, ich glaube, vor 2 Tagen oder so online gegangen ist, ist nicht wirklich viel anders als die alte. Man hat nur ein paar neue Beats darunter gelegt und das war's. Es ist einfach Einheitsschlager, wie ich das mal gerne so nenne. Ja, man hat dann so ein bisschen die Lyrics mit reingebaut, damit man gleich mitsingen kann. Hat sich einfach mal von den Niederlanden das Video abgeguckt, ja. Ja, genau. Ja, aber es war also vom Aufbau her des estnischen Vorentscheids, dieses Esti Laul, war das auch. Das war ja sehr, das war ja zweigeteilt eigentlich. Die beiden Semifinals waren ja so, also so halb live. Sie hatten ja da so einen Einmarsch der Semifinalteilnehmer dann gemacht und die saßen dann da praktisch wie in so einem Green Room zusammen. Und dann hat man immer gesehen, so eine Aufzeichnung, wo sie dann auf die Bühne gegangen sind und ihren Song halt vorgetragen haben. Mhm. Und erst am Ende dann das Finale, die dritte Show sozusagen, das war dann auch in der großen Saku-Sur-Hall in Tallinn. Saku-Sur-Hall, genau. Das klingt ja merkwürdig. Und da war das dann am 4. März sozusagen, mhm, war das Finale. Und ja, und da sind die dann praktisch gegeneinander angetreten. Da hat man es dann noch mal so, ein Superfinale hat man da noch mal eingezogen. Da sind die drei Besten sozusagen, sind dann gegeneinander angetreten. Da gucke ich irgendwie gerade noch mal, weil mir die Namen jetzt gerade nicht mehr da waren. Also Koitome und Laura, Kerli, genau, und Rasmus Renwe. Die sind beide, die sind alle drei dann zusammen dagegen angetreten. Und zum Schluss ist es dann Koitome und Laura dann geworden. Also ja, von der Show war es, ich muss immer sagen, für so ein kleines Land ist es dann auch wirklich eine super Show gewesen. Mhm. Und ich fand, also das war. Da können sich ein NDR ein bisschen was abgucken. Muss man mal so sagen. Ja, also der NDR ist, glaube ich, gut auf einem guten Wege, aber man könnte noch vieles irgendwie tun. Also dadurch, dass ja gesagt wurde, mit Castingshows haben wir bisher immer die besten, mhm, Quoten gemacht. Da war das dann aber schon so, diesmal haben, glaube ich, nur 1 Million Menschen oder 1,2 Millionen eingeschaltet. Und bei 60 Millionen, da war es eine ganz schöne Klatsche dann auch da für den NDR. Und nun drücken wir natürlich, und das sage ich jetzt nicht ironisch, drücken wir Livina da wirklich mal auch alle Daumen, dass es dann auch wirklich für eine bessere Platzierung passt. Aber, aber es ist natürlich, also erstmal, ich glaube, bei den Deutschen ist ja so, man erwartet ja dieses Jahr eigentlich nichts. Und das kann, nee, ja eigentlich nur besser werden. Insofern glaube ich, ich sehe es aber schon, es gibt sehr viele. Wir können ja nachher noch mal dazu kommen, es gibt so viele Pinkelpausen in diesem Jahrgang. Balladen, ja. Dass man wirklich sagen kann, da ist Livina schon noch unter den Besseren dabei. Also das finde ich schon. Und ja, wie gesagt, und der estnische Vorentscheid guckt man sich nicht nur wegen der Show, sondern auch wegen der Musikauswahl wirklich auch, genau, sehr gerne. Genau, weil es auch Spaß macht, das zu hören. Ja. Das ist es ja halt, das ja, aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, das zweite Semifinale von Estland auch jetzt nicht gesehen. Estland, das Finale und Melodienfestival habe ich an dem Wochenende parallel gesehen. Das ging ganz gut, weil ich glaube, der estnische Vorentscheid war, glaube ich, irgendwie so 18.30 Uhr. Ja, richtig, genau. Und das Melodienfestival geht dann um 20 Uhr los. Dann kann man immer den ersten Durchgang kann man immer ganz gut vorher sehen. Und dann hat man dann nach Schweden umgeschaltet. Und dann geht das, glaube ich, auch ganz gut. Wir bräuchten echt eine Konferenzschaltung wie beim Sport. Ja, ja. Also, hatte ja auch schon Irving gefragt, ob er das nicht mehr machen will. Er so, ja, können wir uns ja mal überlegen. Nee, also das ist halt auch echt doof, dass da so viele Sachen gleichzeitig laufen, man nicht alles gucken kann. Das ist auch schwierig. Aber so eine Konferenzschaltung, wenn das Eurovision.tv anbieten würde, wäre, glaube ich, ganz interessant. Aber ja, wer kommentiert das, wer macht das? Wenn sie uns fragen, gerne. Ja. Machen wir gerne, wir zwei. Machen wir es auf Deutsch. Ist ja auch egal. Genau. Also, liebe EU, wenn wir das machen sollen, schreibt uns gerne an. Genau. Nein, jetzt mal ernsthaft. Also, das wäre eine schöne Sache, aber was soll man machen? Man muss halt gucken, wo man dann die Streams und so herbekommt. Ja, ja. Ja, bevor wir irgendwie auf Island gehen, können wir noch mal eben in den Chat reingucken. Also, Martin schreibt hier, ich finde persönlich Verona gut, aber ich gebe dir recht, dass es nicht wirklich was Neues ist. Ja, das denke ich auch. Didius schreibt, sowas von verpasst. Weiß ich jetzt nicht. Er hätte wahrscheinlich unseren Stream verpasst, ja. Ach so, okay, alles ja, klar. Ja, ja, ja, also fast verpasst. Und Martin schreibt auch noch mal, also Deutschland könnte sich an Estland auch noch was abschneiden. Das stimmt, glaube ich, dann auch. Und Patrick schreibt hier, ich glaube auch dieses Jahr an Deutschland und Spanien wird sicher Letzter. Ja, das ja bei dem Marquez-Lied definitiv, ja. Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, Island ist ja eigentlich immer so ein bisschen mein Lieblingsvorentscheid. In diesem Jahr eigentlich. In diesem Kino, wo ich dann denke, die sitzen in einem Kino, in einem riesigen Kino, ja, wo die alles sich da reinklemmen. Das ist übrigens ganz interessant, nochmal so am Rande. Das findet im Laugastallhöllin statt, in Reykjavik. Und in diesem, das ist so eine Mehrzweckhalle, in der wohl auch irgendwie Sportveranstaltungen auch. Sport? Ja, das kann man wohl irgendwie umbauen. Und da hat wohl auch schon die Handball-Weltmeisterschaft, ich glaube 1995, glaube ich, stattgefunden. Und was ganz interessant war, da ist diese legendäre Schachpartie zwischen Spassky und, helf mir mal, ich glaube Kaparov oder was? Nee, 1972, da gab es ja mal ein ganz großes Duell zwischen einem russischen und einem amerikanischen Schachspieler. Kasparov, oder? Nee, das war noch viel früher. Und die haben da dieses Schachturnier ausgefochten, was ja über, das ging, glaube ich, über ein oder zwei Wochen auch, weil sich dann immer der russische Schachspieler hat dann immer, hat immer gesagt, ja, ich werde hier irgendwie benachteiligt, weil das und das oder das Publikum hüstelt mir zu laut und so. Und das hat da auch in diesem Ding da irgendwie stattgefunden, wo auch der Söngvar Kapnin, nämlich der isländische Vorentscheid irgendwie stattgefunden hat. Die machen Fischer, schreibt Martin übrigens. Fischer, genau. Fischer ist, glaube ich, der Amerikaner gewesen und Spassky der Russe. Ja, vielen Dank aus dem Chat. Das ist ja mal, das ist ja super. Man wird ja hier so fliert. Das ist ja klasse. Also Island. Island macht ja immer dieses schöne Gedeck auch zwei Semifinals und ein Finale. Ich hatte das, glaube ich, schon mal schon ein paar Folgen vorher mal erzählt. Die machen das auch wirklich für ihre Verhältnisse, führen die auch die Künstler gut ein. Hatten irgendwie, bevor das Söngvar Kapnin losging, hatten sie so einen Film gemacht, wo sie die einzelnen Künstler vorgestellt haben. Mhm. Und es gibt auch da in Island eine CD. Man kann bei Spotify und iTunes und so weiter auch relativ frühzeitig auch in die Lieder irgendwie halt reinhören. Stimmt. Und dann sind das immer so sechs Songs pro Semifinale. Drei kommen immer weiter, dass es dann nachher 12 sind. Dieses Mal waren es ja dann 6 sind und dieses Mal ist dann auch noch die, wie heißt sie nochmal, Hildur ist sozusagen über diese Wildcard wieder reingekommen. Das ist auch noch so ein System, wenn jemand rausgewählt wird, da kann dann eine Jury kann dann sagen, doch, die wollen wir trotzdem im Finale oder den wollen wir auch im Finale haben. Dieses Badaram, was ich aber auf der Bühne so ein bisschen sehr gewöhnlich fand. Das war jetzt. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nur, wer jetzt gewonnen hat, aber ich habe es nicht gesehen. Also, es war so viele Sachen gleichzeitig liefen. Ja, also, es war so, dass diese Hildur hat da, sie ist Badaram, ist so ein bisschen so, schlägt mein Herz für meinen Liebsten und so weiter. Und das Schöne am Söngvar Kapnin ist dann immer noch, dass in den beiden Semifinals, da müssen die Teilnehmer auf Isländisch singen, auch wenn sie dann später im Finale oder dann nachher, wenn sie gewonnen haben beim ESC, dann irgendeine andere Sprache dann auswählen. Das ist so ein Ding der Isländer, die wollen halt so ein bisschen auch ihre Sprache auch damit nochmal nach vorne bringen und das ist ja in Island eine sehr wichtige Angelegenheit. Also lange Rede, kurzer Sinn, es hat ja dann sozusagen diese Svala gewonnen genau. mit Paper. Ist so eine Elektropop-Nummer. Das Witzige ist ja, ihr Vater hat ja bereits auch schon mal beim ESC ist der angetreten, 1995. Mit Nuna. Und ich habe jetzt, glaube ich, aber kein besonders guter Platz hat er da irgendwie gemacht. Also es ist ja auch rund 20 Jahre her. Ja, die Isländer teilen sich ja immer, also auch Teilnehmer, die für Island antreten, treten dann irgendwann ein paar Jahre später auch wieder als Background-Sänger an. Also ja, richtig. Man sieht die immer wieder mal. Also auch viele, viele andere Künstler, die da bisher auch dabei waren, sind da auch. Und Paper ist jetzt bei Hera Björk zum Beispiel hat man genau. Ja im Dings gehabt, im Background von Euroband. Ja. Ich glaube Euroband, ne? Ja, und sie war auch bei Maria Olofsdottir, war sie auch im Background. also das, ja. Obwohl also, sie, glaube ich, wo sie, glaube ich, nicht in Island lebt. Ich glaube, die ist mehr in ich glaube, in Amerika oder Kanada ist sie, glaube ich, mehr aktiv. Und hat auch, was glaube ich, nicht viele wissen, an anderen Contests gewonnen, irgendwie in Südamerika. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Das Viña del Mar International Song Festival 2013 in Chile hat sie diesen Wettbewerb gewonnen, wo halt verschiedene Künstler dort live auftreten, auch bekannte Künstler. Und da hat sie mit einem Song gewonnen. Immerhin. Mhm. Nicht in ESC gewonnen, aber das Viña del Mar, den internationales Songfestival, hat sie zumindest gewonnen. Immerhin. Ja, Martin schreibt noch, ich habe auch nur das Ende von Island gesehen. Ich hatte Probleme mit dem Streamen. Das hatten wir, glaube ich, auch dieses Jahr überall. Bei vielen Vorentscheiden. Manche haben ziemlich gute Qualitäten. Also der aus der Schweiz war sehr gut, fand ich. Der war ja auch YouTube. Das war auch in YouTube. Nee, also. Ich habe es in YouTube gesehen, weil sie hatten. Doch, ich habe es auf YouTube gesehen. Nee, ja, das kann sein. Aber ich hatte das irgendwie direkt über das Schweizer Fernsehen, glaube ich. Und der war sehr gut. Und vom Melodienfestivalen war irgendwie ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie den Deutschen auch irgendwo sehen konnte. Ich glaub, ja, hatte man sogar eine App übertragen. Ah ja, okay. Genau. Also das hängt ja auch immer so ein bisschen von den Da gab es sogar einen englischen Kommentar, wenn ich mich nicht ganz irre. Die hatten sogar extra einen mit englischem Kommentar, die Deutschen. Mhm. Das, was die Schweden eigentlich auch machen wollten, aber irgendwie habe ich den nicht so wirklich gefunden. Es war zumindest angekündigt, dass es einen englischen Kommentar geben sollte, aber gut. Ja. Ja, jedenfalls haben sich die Isländer sehr viel Mühe gegeben, wobei diesmal waren die Songs nicht so außergewöhnlich, dass man jetzt sagen würde, ich hatte eigentlich von Island bisher immer mindestens, also eigentlich würde ich mich sogar aus dem Fenster hängen, die letzten 3-4 Jahre konnte ich von den 12 Songs, fand ich irgendwie bestimmt 5 oder 6 irgendwie richtig klasse und auch international, auch alleinstehend. Und dieses Jahr war das so ein bisschen, dieser Zweitplatzierte war ja dieser Dardi, der ja mit so einer, ich würde mal sagen, C64-Musik angetreten war. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Mit 5 oder 6 Mitstreitern mit so grünen Pullis. Da waren dann so irgendwie ein bisschen so nach Basic-Optik so irgendwie halt so deren Gesichter irgendwie halt aufgemalt. Also unser Dr. Eurovision, Irving Wolter hat ja geschrieben, sie hätten da was falsch gemacht und sie hätten dann eigentlich Dardi irgendwie halt wählen müssen. Ich glaube nicht, dass der beim ESC bestanden hätte, würde ich mal behaupten. Insofern glaube ich, ist das, dann der Green Room ist natürlich in Island, das sieht immer so ein bisschen aus, als wenn das da irgendwo halt in der Kantine da vom Sender irgendwie halt ist. Dann machen sie ein bisschen Alufolie irgendwie an die Wände. Sie haben ja Spaß dran. Das ist ja auch in Island irgendwie neben dem richtigen ESC nachher auch das Ereignis dann auch da auf der Insel. Genau. Und die sind ja auch alle hier der Didio schreibt gerade, der Zweitplatzierte war so schlimm, war so froh, dass Paper nicht gewonnen hat. Genau. Aber wir hatten, Island hat immer eine Einschaltquote bei diesen Vorentscheid, glaube ich, von 98% oder so etwas. Auch beim ESC ist es auch sehr, sehr hoch, 98% und 2% in der Halle oder 1% in der Halle. So ungefähr, ja, genau. So ungefähr, ja. Wenn man das Geld hat, mal rüber zu fliegen und nicht irgendein Vulkan explodiert. von daher, aber ja, die haben halt haben wir halt auch nicht so viel Programm im Angebot. Früher war es ja wohl schlimmer als heutzutage. Da gab es ja auch so mal sendefreie Tage und so etwas. Ja, weil die, glaube ich, wir haben nur 2000. Ja, wie findet ihr denn, dass Island auf Englisch singt beim ESC? Ja, eigentlich okay. Ich glaube, Island kann auch schön sein. Mhm. Das hatten wir doch auch vor ein paar Jahren auch mal, dass sie Jäger lief. Aethia Ingo hat, Ingi hat Jäger lief genau. auf Island. Genau, der Musical-Darsteller für Jesus Christ Superstar, glaube ich, wenn mich nicht ganz irre. Mhm. War irgendwie so. Aber tolle Stimme. Damals, tolle Stimme. Ja, stimmt, aber das Song war ein bisschen langweilig, aber ja. Nee, ich fand den, also den fand ich absolut klasse. Also, weil man hört da auch sehr viel. Es gibt ja unter den skandinavischen Ländern, skandinavischen Sprachen gibt es ja auch Unterschiede von der Schönheit der Sprache, sage ich jetzt mal. Und das finde ich beim Isländischen, die finde ich immer sehr, sehr hörenswert. Also ja. Da sollten die mal sehr, sehr viel mutiger sein und öfter mal auf Isländisch auch ihren. Ja, das sollten mehrere Länder tun. Ja. Teilweise können, also wenn man sich vorstellt, dass das so Frankreich zum Beispiel gerne mal englische Versionen oder englische Passagen mit einbaut, was eigentlich unnötig ist, weil Französisch eine tolle Singsprache ist, aber man macht es trotzdem. Warum auch immer. Aber wir gucken mal, also so wie ich das jetzt verfolge, so bei Twitter und so, kommt, glaube ich, Island ganz gut an. Insofern werden wir mal schauen, ob die es ins Finale schaffen. Martin schreibt gerade übrigens, das ist ja lustig, ich war mit ihm im gleichen Hotel in Malmö. Der hat noch kräftig gefeiert nach dem Finaleinzug. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Alkohol billiger, hä? Also, das wird so sein. Nicht in Malmö. In Malmö ist nicht der Alkohol billiger. Der ist genauso teuer. Aber billiger als in Island wahrscheinlich. Meinst du? Ja, das glaube ich schon. Nein, also wir werden jetzt mal gucken und ja. Und dann werden wir uns jetzt mal der Mutter aller Vorentscheide mal wenden, nämlich den Melodiefestival. Ja. Genau. Magst du anfangen? Ich habe, wie gesagt, das Finale gesehen. Das erste Semifinale gesehen. Ich habe mir nicht alles angeguckt, weil man hat aber auch irgendwie diesmal, fand ich, nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Das war in den letzten Jahren anders. Irgendwie war es ein Abklatsch vom letzten Jahr. Man hatte klischeehafte Lieder wieder dabei. Sowas wie Victor und wie heißt der andere? Victor und Dings hier. Also, Dido schreibt gerade, das Melfest, mein Herz weint heute noch. Warum? Warum eigentlich? Warum weint dein Herz noch? Ich glaube, dass er auch einen anderen Favoriten hatte. So ähnlich wie ich eher Victoria gesehen hätte. Mir geht es da ähnlich so. Wobei ich auch sagen muss, dass sie im Finale auch ziemlich verkackt hat. Ja. Aber es ist manchmal so, man muss manchmal so Tode sterben bei diesen Vorentscheiden. Mhm. Naja, also tolle Show. Ich muss sagen, es ist eine tolle Show. Immer wieder toll gemacht. Aber die Musikauswahl war diesmal etwas schwierig. Ich habe immer das Gefühl, wir hatten das vorhin im Vorgespräch ja auch schon, dass Schweden sich gerade sehr, sehr schwer tut mit Titeln und mit der Musikauswahl. Weil man jetzt so oft hintereinander auch gewonnen hat in den letzten Jahren. Und irgendwie ist der Wurm da drin. Ich weiß nicht, was wie man das bezeichnen soll. Also irgendwie ist da was in der Sendung oder bei SVT irgendwas, was irgendwie so ein bisschen, man bekommt nicht mehr richtig die Kurve. Woran das liegt, weiß ich nicht. Also sie waren immer die ESC-Nation, das geht gerade so ein bisschen bergab. Ich glaube aber nicht, dass das die Schweden selber so sehen. Ich glaube, das ist nur so von draußen betrachtet. Es geht mir ähnlich. Also man muss dazu sagen, die Show ist sehr unterhaltsam, sehr perfekt. Es ist natürlich auch ein bisschen teilweise zu glatt. Man versucht das dann so ein bisschen mit den spielerischen Sketchen, wo dann so, und unser Chef, Herr Björkman und so, und jetzt muss ich ja wieder, also ich habe es jetzt nicht verstanden, weil es natürlich auf Schwedisch war, aber man konnte so ungefähr so erahnen, worum es geht. Ja. Und dann so, um dann so ein bisschen die Kurve nochmal zu kriegen, wir können auch über uns selber lachen und so. Das ist auch, also das ist im Grunde wie so ein kleiner ESC, der da abgehalten wird, da die 6-7 Wochen da in Schweden. Aber ich finde, wie du schon auch sagst, bei der Musikauswahl, es ist halt alles sehr ähnlich. Ja. Es ist so, ja gut, also eins muss man ja mal zum Beispiel sagen, die großen Namen haben ja alle geloost. Also Loreen ist raus gewesen, auch letzte. Charlotte Pirelli ist rausgeflogen. Pirelli ist raus, dann Christa Siegfrieds, die ja auch irgendwie als Favoritin da gehandelt wurde, ist da in der Runde auch letzte geworden. Mhm. Ich finde auch in meinen Augen mit einem ziemlich laschen Song, also da weiß ich, das kann sie besser. Vielleicht versucht sich es jetzt noch mal ein drittes Mal nächstes Jahr, aber dann eben halt auch mal mit einem Song, der auch mal nach vorne geht. Also es muss ja nicht unbedingt wie bei Marry Me 2013 in Malmö irgendwie halt sein, so auf Klamauk, aber so ein bisschen, wo man so denkt, geht mal nach vorne, macht mal irgendwie. Es klang wie Schwedenschlager wieder bei ihr diesmal. Es war Schwedenschlager, ja? Und vor allen Dingen, ich könnte dir jetzt auch im Moment gar nicht vorsummen, wie der Song geht. Also das ist ja dann, das ist dann auch schon wieder so eine das Geschichte. Das ist schlecht. Ne? Das ist schlecht dafür, ja, dass man ja nur die 3 Minuten nachher beim ESC hat und genau, nicht wie wir, die wir das dann irgendwie jeden Song 100 Mal irgendwie hören und dann kannst du es nachher irgendwie auch vorsummen. Das ist natürlich, das sind der Tod für jeden Teilnehmer beim ESC. Und also das hat schon mal nicht funktioniert und ja, und es ist halt das, was sowieso schon immer im Radio auch bei uns läuft. Das ist halt irgendwie, und ich glaube, bei jedem dritten Lied war Thomas Gison wieder dabei. Richtig, genau, das ist dieses, na, Dominanz, also, die dieses Jahr extrem war, oder? Also es war in den letzten Jahren mal ein bisschen weniger, aber es ist derzeit echt extrem, wie der überall wütet und versucht irgendwie Lieder reinzubekommen. Ich meine, er ist ja auch in Zypern dabei mit einem Titel und ja, ich weiß nicht. Mhm. Ja, also es ist der Jan Feddersen von Eurovision.de, der ja nun auch öfter mal gescholten wird für seine Kommentare, hat ja darüber auch was geschrieben und ich hab's teilweise gelesen. Ich musste von der Tendenz her musste ich sagen, ja, er hat recht, weil es ist natürlich so, die Show hat er dann auch so ein bisschen verrissen. Das fand ich jetzt nicht angemessen, weil da kann man sicherlich einiges noch weiterentwickeln, aber es ist schon dadurch, dass ja auch überhaupt das Publikum sehr gut auch mitgezogen wird. Und also das ist ja wie Karneval in Schweden irgendwie in den Das ist wie ein eigener ESC, das ist wie ein eigener ESC. Ja, und das ist natürlich, und er ist da irgendwie auch verkloppt worden, auch im Internet. Und ich finde das ziemlich verkloppt worden. Die lieben Kollegen vom Prinzblog, hallöchen, die haben einen sehr interessanten Kommentar auch darüber geschrieben. Ich habe den nur mal so ein bisschen überflogen, weil es sehr, sehr ins Detail ging, weil Jan Feddersen auch ein paar Recherchefehler gemacht hat. Mhm. Einige Recherchefehler. Das fällt mir auch öfter mal auf, dass er viele falsche Informationen mit in die Texte, in seine Kommentare packt, die gar nichts mit der Sendung zu tun haben. Oder ich habe manchmal das Gefühl, er versteht die Sendung, die sie dort produzieren, nicht so wirklich. Also ich weiß nicht, warum das passiert, aber eigentlich müsste er das besser können. Also zumindest das. Da kann man sagen, gut, aber das ist halt sein Kommentar, ne? Ja, also richtig, das, genau. Nur ich finde auch, dass die Schweden da so auf so einem Zenit angelangt sind, wo ich so denke, das vergleiche ich immer so ein bisschen mit den Iren, die eigentlich immer noch auf ihrer 90er-Jahre-Schiene sind, wo sie erfolgreich waren. Wo man so denkt, ja, aber dieses Riverdance und so weiter, das ist jetzt auch vorbei. Jetzt müsst ihr auch mal weiter nach vorne schauen. Wenn man sich den Jahrgang dies Jahr auch wieder anguckt, da sind auch Sachen dabei, wo man so denkt, ja, die sind schon sehr zeitgemäß. Und da sind die Schweden irgendwie noch von vor 10 Jahren so ein bisschen mit ihren ganzen Songs dabei. Und das könnte in den nächsten Jahren, es ist ja auch nicht immer sicher, dass sie immer ins Finale kommen. Nee, richtig, es gab also ja einmal letzte eine Zeit, wo es nicht passiert ist. Das letzte Mal sind sie 2010 nicht reingekommen. Also sie haben schon eine sehr gute Bilanz und können sich da auch sehen lassen. Sie sind ja in den letzten 3, 4 Jahren auch 2-mal sogar Sieger geworden. Das will man ja auch gar nicht in Abrede stellen. Aber man muss natürlich dann auch mal gucken, man muss auch mal weitergehen. Man muss dann irgendwie auch ein bisschen musikalisch dann auch zeitgemäß dann irgendwie auch in den Wettbewerb bringen. Und das scheint im Moment auch nicht so möglich zu sein. Mhm. Was Martin auch gerade interessant schreibt, ich glaube, die Abstimmung über die App ist noch nicht so ganz ausgereift. Die Leute von Auf Teufel komm raus und nicht mehr überlegt, welches Lied ihnen wirklich am besten gefällt. Die Frage ist ja, es geht ja, wenn unsere Zuhörer das nicht kennen sollten, es gibt eine App, wo man dieses Herz, was an der Seite unten pocht und glitzert und alles Mögliche und es immer schneller oder langsamer pocht und schneller oder langsamer so aufglitzert. Ich glaube, darum geht's. Aber inwieweit das einen Einfluss hat, das frage ich mich auch immer, inwieweit das einen Einfluss hat auf die Abstimmung generell, kann man gar nicht so sehr sagen. Ich glaube, das ist einfach nur für die Leute, die dort das gucken, zumindest ein Hinweis, ah, das könnte vielleicht etwas sein. Mhm. Weil da kann halt jeder mitstimmen. Ich kann mir auch die App runterladen und dann damit draufdrücken und sagen, das gefällt mir. Mhm. Didu schreibt gerade, das macht das Herz. Ich habe mich schon immer gefragt, was das ist. Ja. Das ist halt ein Stimmungsbarometer für die Zuschauer, damit die sehen, wie das ankommt. Und dafür ist es gedacht. Ist eine ganz nette Idee, aber ich glaube nicht, dass es so viel Einfluss auf den Song hat. Mhm. Also auf die Wahl des Songs hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, man muss halt auch viele Dinge auch wieder ausprobieren. Und wenn die dann nicht funktionieren, dann nimmt man sie halt wieder weg. Das ist ja auch irgendwie auch ganz gut. Aber wie gesagt, wenn man dann so zu Beginn der Melodiefestivalen-Saison sich dann die Songs alle so anhört, dann denkt man so, boah, ich sehe ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es ist halt wirklich, also wenn man jetzt irgendwie auch mal den Gewinner, den Robin Bengtsson, da sieht mit dieser, das ist ja wie so eine I can't go on, wie so eine Modenschau ist das dann und da auf diesen Laufbändern und das hat so ein bisschen ich bin ja so toll. Und ich hatte noch so gedacht, er zeigt ja immer dieses O mit Zeigefinger und Daumen. Das ist ja, glaube ich, in Italien auch irgendwie, glaube ich, sowas wie Fuck you oder so. Ich glaube, das muss er sich, glaube ich, auch noch abgewöhnen, weil das kommt, glaube ich, dann beim ESC nicht so toll an. Aber es ist halt auch so eine glatt gebügelte Nummer. Und ich finde ihn auch darüber hinaus auch nicht so besonders sympathisch. Das ist jetzt so meine subjektive Meinung dazu. Aber das ist halt, wo man so denkt, da geht es nur eher um den Effekt als um das Lied selber. Und das ich hab da eine kleine Antwort. Ach, die App wird auch umgerechnet fürs Televoting, schreibt Martin. Okay, wahrscheinlich irgendwie prozentual kann das wahrscheinlich minimal mit eingeflossen werden. Na gut. Was Robin angeht, also ich habe da eine andere Meinung, eine bisschen andere Meinung. Also so schlecht finde ich den Titel. So schlecht finde ich den Titel jetzt nicht. Ich habe damit auch gerechnet, dass er gewinnt. Aber was ich sagen muss, der Titel vom letzten Jahr fand ich besser. Das Constellation ja viele, Prize. Ne? Mhm. Constellation Prize fand ich viel, viel geiler. Wäre auch ein geiler Song. Ich glaube, da wäre sogar besser als wie heißt der Franz? Glaube ich sogar, hat er wahrscheinlich abgeschnitten, weil das Lied total geil war. Mhm. Ich finde das mega. Mhm. Dieses Jahr ist es ein bisschen, es ist typisch Robin irgendwie, aber du hast recht, es ist so ein bisschen glatt gebügelt. Mhm. Ich mag das Lied, ich hab auch ihn als Favoriten so gehabt, weil er auch in vielen, vielen Votings, beziehungsweise auch in Wetten so ziemlich groß war. Aber naja, gut. Aber immerhin ein Song, mit dem sich Schweden nicht schämen muss. Da gab es ja andere Sachen, wo ich sage, da gab es ja hier diesen. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Also da ist gar keine Frage, das finde ich auch. Robin wird das, glaube ich, auch machen. Der wird auch ins Finale, glaube ich, kommen. Die Schweden sind da, glaube ich, auch in der ESC-Welt auch beliebt. Das spielt ja auch eine Rolle bei der Punktevergabe. Da mache ich mir eigentlich auch gar keine Gedanken, dass das irgendwie nichts wird. Ich schätze mal, das war ja in den letzten Jahren auch so, das wird auch eigentlich haargenau in diesem Staging auch wieder laufen. Da machen die Schweden ja nicht so viel Experimente. Verändern tun sie nicht so viel, nee. Da wird dann nur so, vielleicht hat er ein anderes Sakko an oder keine Ahnung, das mag schon sein vielleicht. Aber da wird nicht so viel rumprobiert, wie wir das zum Beispiel vielleicht eher dann aus Deutschland kennen oder so, wo dann, ach ja, und jetzt machen wir doch wieder Windmaschine, ach nee, jetzt doch nicht und so. Also oder irgendwelche Fahnen oder so, die rumgeschwenkt werden. Ja. Also wie gesagt, nochmal, ich hätte gerne die Victoria gesehen, weil ich den Song so ein bisschen, der ging so ein bisschen weiter nach vorne. Man muss ehrlich sagen, ich habe mir auch beide Versionen angeguckt aus dem Semifinale, weil ich so das Gefühl hatte, dass sie da im Finale so ein bisschen, da war sie stimmlich, glaube ich, auch nicht so ganz auf der Höhe. Und sie hat auch, glaube ich, das war ja so auch mit sehr viel Videoanimation und so weiter, im Finale überhaupt nicht mit harmoniert. Das war nicht unbedingt ihr bester Tag. Aber die Leute haben sich halt auch dafür entschieden, dass sie jetzt Robin halt wollen. Und dann ist es jetzt auch, wie es ist. Das ist halt eine Mehrheitsentscheidung. Ich hätte auch gerechnet, dass Nano gewinnen könnte. Ja, oder also Nano, damit hätte ich genau. gewonnen. Hätte ich auch gerechnet, dass, ja. weil Hold On wäre ziemlich nach vorne gegangen ist. Ich glaube, das wäre auch interessant gewesen. Aber der Rest war halt so, dass zum Beispiel unser lieber Roger Pontare mit Himmel, Arf nicht weitergekommen ist. Das war irgendwie logisch, weil das war halt auch nicht so cool. Der Rest war Also bei Nano war es so ein bisschen, da habe ich gedacht, ja, das ist eine zeitgemäße Nummer. Das hat sich mal so ein bisschen auch von dem so ein bisschen abgehoben. Es war allerdings jetzt auch wieder, man kannte ja jetzt dann auch schon das Gros des Jahrganges, auch wieder eine Ballade, wieder was Langsames. Obwohl, das also, war, Holton war jetzt noch nicht so langsam. Also es ging ja auch irgendwie ab, es war halt, ne? Ja, aber es war schon das auch ist eine so Mittempo-Ballade, wie man sowas vielleicht nennen könnte, ne? Ja, genau. Und was auch ausgestochen ist, ist Jon Henrik. Fjällgren, so heißt der gute Mann ja, mit featuring Anita. En fjällt full af stride. Ich hoffe, das sage ich richtig. Das glaube ich nicht, aber ich sehe auch egal. Schwedisch zu sprechen ist echt nicht einfach manchmal. Aber Jon Henrik Fjällgren, der hat ja das Supertalent in Schweden gewonnen. Mit einer sehr, das Jörg. Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst, ja. Das war so folkloristisch noch, ne? Genau, das hat er im Jahr davor auch schon mal gemacht, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. War er auch dabei, ne? Im Jahr davor war er, glaube ich, auch dabei. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Einzelner. Ich mag ihn eigentlich, ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger, auch ohne DNSC. Aber es wäre, glaube ich, schwierig geworden in Malmö. Nicht in Malmö. In Malmö wäre auch schön. In Kiew natürlich. In Kiew wäre es, glaube ich, schwierig für ihn gewesen, dort ins Finale zu kommen, weil es einfach nett ist, aber irgendwie nicht so ganz. Naja, gut, wobei ich immer so finde, man sollte ruhig auch mal ein bisschen mutig sein. Und wenn das eben halt mal eben nicht so eine Radio-Heavy-Rotation-Geschichte irgendwie mal ist, ich glaube, dann ist die Aufmerksamkeit einfach auch sehr viel höher, als wenn das jetzt so eine fertig designte Nummer ist. Dann sagt man so, ach ja, klar, ist wieder Schweden, ja, so, das, die können es halt so. Und dann hakt man das ab und geht zum Nächsten. Und das ist so eine Folklore-Nummer, die ja auch seinesgleichen sucht. Und das würde ich jetzt auch mal nicht jetzt als so was Schlechtes irgendwie halt sehen. Also wir machen ja gleich noch mal so eine kleine Durchsicht durch den Jahrgang. Da sind wenige solcher Songs, wo man sagt, da waren die ja mal mutig. Der fällt auf, ja. Das macht Spaß, genau. Das hört man sich gern an, sieht man gerne. Aber wie gesagt, Schweden können das. Ich gucke es auch irgendwie tatsächlich sehr gerne. Dadurch, dass sich das natürlich irgendwie über die ganze Vorentscheidssaison irgendwie halt durchzieht, ist es natürlich dann immer schwierig. Entweder muss man sich dann drauf konzentrieren und sagen, ich will nur das Melodienfestivalen irgendwie halt sehen. Oder zwischendurch auch mal andere Länder. Dann ist es natürlich schwierig, da auch dabei zu bleiben. Wobei bei Melodienfestivalen ist es, glaube ich, sogar so, das kann man dann auch auf der Seite von SVT auch sogar hinterher noch mal sich angucken. Die halten das in der Konserve irgendwie halt fest. Genau, in ihrer Mediathek. Was ja viele andere Länder dann nicht machen. Da muss man es dann entweder live sehen. Oder ich habe auch schon gehört, dass manche sich irgendwie, weiß nicht, gefühlt 5 PCs nebeneinander stellen und auf jedem läuft ein anderer Vorentscheid. Parallel gibt's. Ja, ich habe auch im Internet gibt's auch diverse, die dann so Fotos posten, wo sie dann irgendwie, da haben sie dann ihr Notebook stehen und zwei andere Monitore noch und gucken sich dann drei Vorentscheide so nebeneinander. Also ein Wochenende hatte ich das auch mal gemacht mit Estland und mit Melodienfestivalen und dann habe ich den Rest auch von Söngver Kapnin noch gesehen. Das geht schon, aber es brummt einem nachher auch der Schädel, weil man natürlich, also es macht dann Sinn, die Songs vorher schon mal einmal durchgehört zu haben, um dann auch so eine kleine Orientierung dann auch zu haben. Genau. Aber man hat auch mal, das ist halt auch das Interessante daran, man hat so einen kleinen Einblick, das, was andere irgendwie halt machen. Sonst sieht man ja immer nur so hier den Vorentscheid in der ARD und hat dann so, ist nur so auf seinem Teller. Und mittlerweile im Zeitalter vom Internet ist das natürlich auch sehr einfach, beziehungsweise dieses Jahr war es ja wieder etwas schwerer, weil die EBU hat ja bis vor letztem Jahr die Streams auch zur Verfügung gestellt auf ihrer Seite. Das jetzt haben machen sie leider nicht mehr. Nicht mehr gemacht. Und ich habe jetzt auf meiner Seite sofareporter.de in der Zeit immer mal so die Streams rausgesucht, damit die Leute da zumindest ein paar Vorentscheide dann auch sehen können. Einige haben das wohl auch zu Nutzen geschätzt. Und und ich habe immer dann versucht, an den Abenden dann auch den Stream aktuell zu halten, dass man da auch wirklich, die haben sich dann immer noch mal wieder geändert. Aber man hat dann wenigstens die Möglichkeit, so ein paar Vorentscheide sich auch anzugucken. Weil es wirklich auch, wie jetzt eben halt Estland, Island und Schweden, lohnt sich eigentlich immer, sich anzugucken. Und dann muss man einfach mal so ein bisschen auch im Internet mal nachlesen. Recherchieren. Ja, wenn es dann so irgendwie so Teilnehmer gibt. Rumänien war schlimm, war der Stream sowas von beschissen, da konnte man sich das nicht angucken. Ja. Der ist immer abgestürzt, das ging, war so pixelig, das ging halt gar nicht. Also, Achso, Quatsche schreibt gerade, das verstehe ich ja bis heute nicht, warum die EBU die Streams rausgenommen hat. Ich denke mal, das ist eher so ein Vertragsproblem. Mhm. Die hatten wahrscheinlich einen Vertrag auf, was ich, 5 Jahre oder sowas, mit einem Anbieter. Die hatten ja auch so ein ganz, ganz seltsames Streaming-Protokoll, was sie da benutzt haben. Das war ja nicht Flash, das war irgendwie so ein Mischding aus irgendwelchen anderen Dingern. Und das ist wahrscheinlich ausgelaufen, dieser Vertrag. Und deswegen hat man das nicht mehr weitergemacht. Man hat das ja teilweise verlinkt auf Eurovision TV, genau. Aber genau. Das war es dann halt auch. Und wenn der Stream halt nicht funktionierte, dann war es halt so. Also ich kann mich erinnern, bis letztes Jahr war es dann zumindest so, dass sie das Finale immer übertragen hatten. Die Semifinals meistens nicht. Von Schweden zumindest hatten sie übertragen, das hatten sie immer gemacht. Ja, das weiß ich. Also da bin ich auch nicht. Nee, stimmt, die hatten es auch nicht gemacht. Genau. Da gab es halt die Streams also, direkt auf SVT, ja. Also es war eigentlich immer so, dass also mindestens die das Finale war dann auch zu sehen, jetzt auch vor ein paar Jahren noch immer auch sogar der deutsche Vorentscheid, auch fürs Ausland. Genau. Also das war, so wollen wir hoffen, dass ja wenigstens die Eurovision ja ihre eigenen Shows irgendwie halt überträgt, weil das wäre ja dann wirklich ein bisschen albern, wenn sie das nicht machen. Wahrscheinlich würden. Über YouTube. Vielleicht haben sie den Vertrag jetzt mit YouTube geschlossen. Ja. Dass man das. Ja. Das hatten sie ja auch schon teilweise letztes Jahr gemacht, dass sie diese Sachen bei YouTube übertragen. Naja, man kann ja auch sagen, so wie wir jetzt, wenn man jetzt mal aus eigener Sache plaudert, wir sind ja auch noch gerade dabei, auch eine eigene Seite hier für unseren Podcast auch zu erstellen. Genau. Vielleicht ist ja auch die EBU gerade dabei, das irgendwie auch neu aufzustellen mit den Streams. Und wie du schon sagst, vielleicht machen sie einen eigenen YouTube-Kanal, wo man dann eben halt die Streams sich vielleicht dann darüber angucken kann. Das könnte natürlich tatsächlich sein. Und weil die Infrastruktur ist einfacher zu handeln, genau, ne? als dieses eigene Ding dann da aufzuziehen. Das ist ja alles Quatsch. Genau. Wenn es die Struktur gibt, das machen ja auch der Schweizer Fernseher hat ja auch ihren Vorentscheid über YouTube übertragen. Mhm. Extra. Mhm. Also bei mir ging nämlich der Stream auf der Seite vom Schweizer Fernseher nämlich überhaupt nicht, weil er sagte, das ist gesperrt für mich. Mhm. Geo-Blocking war das ja. Ja. Deswegen gab es dann halt die Alternative über YouTube, der auch direkt vom Schweizer Fernsehen so bereitgestellt wurde. Ich glaube, das ist eine Variante, die auf Dauer, glaube ich, auch eine Idee ist. Mhm. Zu sagen, die haben ja, halt, glaube ich, sogar einen Vertrag mit YouTube, da sonst würden sie ihre ganzen Titel und so weiter da nicht hochladen. Oder die ganzen Auftritte und so. Ich glaube, die haben da schon irgendwie eine Partnerschaft. Ja, das machen die halt selber separat für sich, ne? Und, richtig. Und Martin schreibt auch gerade, ja, wollte ich nämlich auch eben sagen, die Ukraine macht das auch. Die haben ja auch die Findung der Städte haben sie ja auch damals über YouTube übertragen im genau. Sommer und haben dann auch auch den Vorentscheid darüber gemacht. Und das muss dann im Grunde jeder Sender für sich irgendwie halt machen. Aber es wäre natürlich wieder schön, wenn es da wieder mal irgendwie so eine Verbundlösung gibt, weil ich sag mal, wenn man sich mit dem ESC so ein bisschen auch stärker beschäftigt und nicht nur an dem einen Samstagabend im Jahr, dann ist das schon, die Vorentscheidssaison ist so für mich so ein bisschen die Adventszeit, weil man dann wirklich auch, ja, man hört dann rein und ja, wer könnte das sein? Und man stirbt ja auch viele Tode, weil man denkt, nein, der hätte doch gewinnen sollen und so. Und wenn man da eben halt dann auch, so mehr oder weniger auch dran gehindert wird, da an die Streams irgendwie zu kommen, weil man sich's dann irgendwie anschauen möchte, dann ist das halt, das ist dann halt schade. Also, wenn man so ein bisschen das über die Jahre hinweg auch macht, man kommt ja irgendwie an die Streams auch ran. Also ja, man weiß auch, ja, wo sie sind. Genau, also, ändern sich auch meistens die URLs nicht. Also, ich glaube, vor allem bei SVT ist es ziemlich einfach, die Sachen zu finden. Ja. Also, im Grunde, wenn man über Google geht und sagt irgendwie, Iceland, Livestream, Eurovision, dann wird dir wahrscheinlich auch irgendwo was gezeigt oder Lithuania da und da oder Hungary oder keine Ahnung, da wird dir dann irgendwie halt auch irgendwann der Stream dann gezeigt und da musst du vielleicht noch ein bisschen hin und her klicken und dann kommst du da auch drauf. Aber es wäre halt natürlich so, ich sag mal, so ein bisschen Fanbetreuung von der EBU wäre natürlich nicht schlecht, wenn das alles so ein bisschen zusammengesammelt wäre in einer Liste. Das würde natürlich dann auch ein bisschen viel einfacher sein, ja. Genau. Oder halt generell auf YouTube übertragen, dass die EBU da einen Vertrag mit YouTube macht und sagt, die Sender übertragen alle ihre Streams auf YouTube und gut ist. Ja. Das ist die einfachste Möglichkeit und du hast damit auch nicht so viel Stress, weil die Streams auch funktionieren. Ja. Ja, weil du sonst immer gucken musst, wo läuft denn sowas. Ja, genau. Ja, ich würde mal sagen, dann sind wir doch durch mit den Vorentscheiden. Also jedenfalls, wir gucken uns mal dieses Jahr haben sie da, glaube ich, auch insgesamt sich da ganz gut wieder ins Zeug gelegt. Aber jetzt ist es ja so, ich hatte ja schon eben gesagt, es gibt ja dieses Head of Delegation Meeting, das ging über 3 Tage in der letzten Woche oder in dieser Woche. Und dann müssen ja halt auch alle Länder auch ihre Lieder einreichen. Armenien hat wohl irgendwie eine Sondergenehmigung gekriegt, die haben dann gestern Abend ihren Song eingereicht. Und dann ist es halt so, dass wir jetzt sozusagen sagen können, Boarding complete. Und jetzt haben wir alle 43 Länder. Ist das wirklich Länder. Boarding completed? Was ist mit der deutschen Version? Aber die kommt erst am 14. April raus. Die verdichtete Perfect Life Version, aber oder? Wir wissen ja jetzt, wie die Songs lauten. Und insofern glaube ich Meinst du, dass es kein Problem ist, zu sagen, wir machen einen Monat später eine andere Version, das ist das ein bisschen verändert nochmal. Muss ja so sein. Ich habe gedacht, die müssen eigentlich feststehen, oder? Muss ja so sein. Irgendwie. Oder die gibt es schon und die wird erst am 14. April veröffentlicht, warum man das macht. Das kann auch sein, genau, das kann auch sein. Also, wir haben jetzt 43 Länder. ein bisschen war es, ja. 43 Länder. Ich hatte mal rausgesucht, irgendwie, das ist wohl Rekord, weil 2008 und 2011 hatten wir auch schon mal 43. Ansonsten waren es wohl noch nie so viele, was eigentlich ja erstmal ganz schön ist, weil das muss man ja auch mal sagen, der Eurovision Song Contest ist ja im Moment eines der wenigen europäischen Projekte, die noch eigentlich so funktionieren. Und das hier ist das stimmt, da hast du recht. Das jedes Jahr. Wollen wir mal jeder 5 Titel nennen, die er gut findet? Fängst du vielleicht mal an? Also ich würde sagen, erstmal haben wir, ich würde sagen, Belgien. Mhm. Blanche, City Lights, das klingt so ein bisschen wie der Song von vor 2 Jahren, ein bisschen angehaucht daran. Guter gemachter Song. Live habe ich, da gab es Ausschnitte von der Live-Version, wo man das mal so ein bisschen nachhören kann. Das klingt echt gut. Also das wäre einer meiner Favoriten, würde ich sagen. Mhm. Was hast du da so noch? Also, wir machen mal nacheinander. Ich lasse dir jetzt mal den einen Favoriten, lasse ich dir mal, den wir, glaube ich, beide haben. Ich sag mal so, im ersten Moment sagt man da, glaube ich, oh nee. Ich bin da gerade, genau. Ich würde mal sagen, Rumänien. Im ersten Moment sagt man, oh, die jodelt, was soll das denn? Das ist Ilinka featuring Alex mit Jodel It. Da habe ich im ersten Moment auch gesagt, oh Gott, die wollen sich anbiedern an Deutschland, Schweiz und Österreich mit ihrem Gejodel. Dann habe ich mir das mal angehört und ich höre es jetzt auch, es läuft auch schon auf meiner Playlist. Das ist so ein witziges Lied und ich glaube, das wird mit Sicherheit ins Finale kommen. Die Ilinka beherrscht das Jodeln, so wie ich es beurteilen kann, hervorragend. Die kann auch darüber hinaus noch sehr gut singen. Es ist irgendwie lustig, es ist spritzig, es ist frisch. Also das ist so ein Song, wo ich jetzt mal sagen würde, ja, das ist mutig. Rumänien durfte ja letztes Jahr nicht dabei sein, musste ja wegen Geldschwierigkeiten, wurde es ja disqualifiziert. In diesem Jahr haben sie dann wohl irgendwie ihre Raten wieder bezahlt und dürfen jetzt wieder beim Eurovision Song Contest teilnehmen. Und das ist wirklich so ein erfrischender Song. Ich finde, Ilinka ist auch irgendwie eine erfrischende junge Frau. Und ich glaube, das wird Spaß machen auf der Bühne. Wird wahrscheinlich noch klamottentechnisch noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, das Ding steht und das macht einfach Spaß. Also wäre mit Sicherheit für mich im Finale mit dabei. Gut, dann würde ich sagen Finnland. Ja. Norma John, Blackbird, es ist eine interessante Nummer, finde ich. Da könnte, glaube ich, auch was gehen. Ich glaube, das könnte ganz gut abschneiden. Ich glaube, sogar Finale ist drin, auch wenn es eine Ballade ist. Aber eine der besseren Balladen, finde ich, immer noch, oder? Also für mich zumindest. Ja, man hat so eine Anmutung an Adele. So ein bisschen. Ja, aber auch an Anouk. Ja, an dieses Birds, ne, von 2013. Ja, so ein bisschen. Ja, das mag sein. Also ist auch eine der ruhigen Nummern. Also wir hatten ja mal bei Radio Tonkuhle zusammen ja mal kurz vor Silvester ja so eine Sendung gemacht zum Vorentscheid, so auch zu Finnland, da hatten wir das ja, glaube ich, auch so relativ weit vorn gerankt, haben da irgendwie auch gesagt, ja, das könnte auch irgendwie was werden. Ja. Ist es ja dann auch geworden, also doch. Wir hatten beide das als Favoriten sogar. Mhm. Ich hatte unsere liebe Emma, die ja so schief gesungen hat, ja, das war leider auch als Favoritin, aber das war halt total schlecht gesungen, leider. Also ja, weil das bei der Emma muss man dann halt sagen, ja, das ist halt wie oft so beim ESC. Die Nerven liegen dann manchmal auch bei den Künstlern auch blank. Ja. Und dann geht es halt leider manchmal auch schief. Und dann wird das der eine oder andere Ton dann leider auch nicht getroffen. Und das kann dann schon über den Fall auch dann entscheiden, ne? Ja. Ja, ach, dann suche ich mir mal was schon mal aus den Big Five raus. Großbritannien. Ja. Lucy Jones, definitiv. Mit Never Give Up On You, war jetzt am Anfang, ich würde mal sagen, eher in so einer Akustikversion mit Piano im Hintergrund. Fand ich auch schon sehr gut. Also als ich es dann so in meiner Playlist auch schon mal so ein paar Mal, habe ich so gedacht, doch, das ist eigentlich, ja, ist eine Ballade. Aber es ist, es geht auch nach vorne und ist sehr emotional und so. Und dann hat sich die BBC gesagt, ja, das reicht aber noch nicht. Und dann haben sie auch recht gehabt und haben das jetzt so ein bisschen, ja, so Elektropop-mäßig noch mal ein bisschen aufgehübscht. Ein bisschen aufgehübscht. Ja, und das wirklich, und es trägt auch. Ich muss allerdings ein Aber dazu sagen, es kommt natürlich darauf an, wie es nachher live auch rüberkommt. Also das kann auch schief gehen. Aber ich würde jetzt erst mal sagen, doch, manchmal hat ja das Verbessern eines Entries ja dann doch auch ein bisschen, bringt es ja auch was. Manchmal bringt es nichts, manchmal ist es dann auch verschlimmbessert. Aber ich würde sagen, Großbritannien, ich kann jetzt nicht sagen, ist im Finale, weil es ist im Finale. Ist eh Finale, ja. Aber das, glaube ich, das wird auch ankommen in der Halle und auch bei den Fernsehzuschauern. Ich glaube, das wird, glaube ich, auch eine gute Geschichte. Dann gucke ich noch mal. Also, weil ich hab ein bisschen Schwierigkeiten irgendwie derzeit immer noch so den Favoriten zu finden. Ogon. Von vielen Fans gehasst, von vielen Fans gut gefunden. Lights and Shadows. An sich gute Sängerin. Ich habe eigentlich, ich muss aber sagen, es ist jetzt nicht mein direkter Favorit, aber einer der besseren Songs. Du meinst jetzt die Niederlande, ne? Ja, die Niederlande, genau. Ogon, Lights and Shadows. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass da mehr kommt. Ein besserer Song, ein bisschen, der denen noch mehr gerecht wird. Weil es klingt, wir hatten das auch schon mal im Vorgespräch erzählt, da hätte was kommen müssen, was untypisch für die ist. Weil die können super, super, super, super singen. Also stimmlich, da kann man eigentlich nichts meckern. Sie können live super singen. Ich habe dort diese, es gibt doch auch bei Vox Sing Mein Song, das gibt's, kommt ja ursprünglich aus den Niederlanden. Und dort haben sie mit Jan, wie heißt der, Jan Smith, genau, haben sie dort die Sendung gemacht und die haben dort Songs gesungen und es war mega. richtig mega gut. Aber der Song wird denen zwar gerecht, aber ich finde, das ist halt, dieser Harmoniegesang ist doch zu extrem, um zu sagen, das kommt weiter oder nicht. Das ist halt schwierig zu sagen. Ich mag die eigentlich, aber irgendwie ist es nicht hundertprozentig das, was ich mir erhofft habe. Nee, das ist nicht mutig genug, würde ich sagen. Genau. Das ist irgendwie, und ich glaube, ich würde eher tendenziell sagen, sie sind nicht im Finale, weil ich glaube, das wird untergehen. Also es ist, ja, sie haben so eine gewisse Linie an, also an Repertoire. Also es passt auch, glaube ich, in ihr Repertoire, wie sie das jetzt. Genau. Und ich glaube, also als ich es jetzt, das ist ja immer, das ist ja eigentlich immer, daran erinnere ich mich dann immer. Wie ist es, wenn ich das erste Mal gehört habe? Wie wird es dann nachher der Zuschauer, der es auch nur dies eine Mal hört? Und ich glaube, es bleibt nicht hängen. Und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, so sehr die Holländer, glaube ich, da sehr stolz drauf sind, dass die drei für die Niederlande antreten, weil die, glaube ich, mindestens in den Niederlanden ja auch Namen sind, diese Gruppe, wird es aber, glaube ich, eher national dann irgendwie halt auch nur dabei bleiben. Und ich glaube, die Niederlande werden diesmal da nicht mit dabei sein. Also insofern. Auch wenn die musikalisch, also da nichts auszusetzen kann, weil sie so gut, sehr, sehr gut singen können. Ja. Das ist es halt. Ja. Wen hast du denn jetzt du noch? Wen hast du denn noch so Schönes? Ich hatte jetzt eben gerade noch einen anderen, aber jetzt fällt mir noch gerade ein, den müsste ich auch noch benennen, nämlich, jetzt wird's ein bisschen schwierig, Weißrussland, Naviband, Historia Majosika oder Sixia oder wie das heißt, kann mir ja vielleicht mal jemand sagen, der … Geschichte meines Lebens heißt das. Wahrscheinlich, genau. Geschichte meines Lebens. Du kannst Russisch, oder? Nee, man kann ja auch nachgucken, ja? Ach so, okay. Ist ein gute Laune-Lied, stand ja schon sehr früh fest. Die haben ja, ich meine, dass die, nee, im Januar oder so hatten die, glaube ich, ihren Vorentscheid. Und das ist ein junges, frisches Lied. Es gibt ja da so ein Video, was sie da im Wald aufgenommen haben, was ja mit einer Kameraeinstellung nur aufgenommen wurde. Das ist dann auch nochmal ganz interessant. Aber sie sind, die sind live auch. Ich habe ja immer, dadurch, dass ich ja auch schon jetzt ein paar Jahre immer mal beim ESC auch dabei bin, überlege ich mir ja auch immer, was funktioniert auch in der Halle. Und ich glaube, das wäre dieses Hey, hey, das wird, glaube ich, das macht Stimmung. Und ich glaube, ich könnte mir das vorstellen, dass das ins Finale kommt. Ja, das glaube ich auch. Weil es sich so ein bisschen auch wieder abhebt. Es hat was, man hört auch vor allen Dingen, es kommt aus Weißrussland oder zumindest aus Russland. Also es verleugnet sich auch irgendwie halt nicht und trotzdem ist es irgendwie, schlägt es auch eine Brücke sozusagen, ist auch ein bisschen moderner irgendwie komponiert. Also es ist ein gute Laune-Lied und die können wir eigentlich in diesem Jahrgang sehr gut auch vertragen. Und insofern glaube ich, ist Naviband wäre da für mich auch schon wahrscheinlich dabei, ja. Für mich ist das eher so Indie-Pop-mäßig. Also es hat ein bisschen was von Indie-Pop. Ja. Es ist nicht typisch Weißrussisch, also die Sprache schon, das ist ja Weißrussisch, aber der Musikstil ist nicht typisch Weißrussisch. Sowas könnte auch aus Estland kommen oder aus Lettland oder aus Norwegen oder so. Es ist, eine interessante Nummer, finde ich. Mhm. Und es ist erstmal nach der wenigen Zeit mal auch wieder ein Song, der nicht gewechselt wurde. Also wir hatten ja viele, viele Jahre auch, wo Songs einfach vom weißrussischen Präsidenten dann einfach mal ausgetauscht worden sind, weil es dem nicht gepasst hat. Aber diesmal haben wir einen Song, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und der, glaube ich, auch ins Finale kommen kann, glaube ich. Mhm. Also von daher gehe ich gerne mit. Ich bin mal gespannt, wie die neue Version ist. Die gibt es dann noch irgendwie noch nicht so wirklich online. Es soll ja eine neue Version geben. Mhm. Die noch ein bisschen verändert worden ist. Die gibt es zumindest als Live-Auftritt. Die wurde ein bisschen noch mal rumgeschraubt. Aber ansonsten ist das ein guter, toller Song, der Spaß macht. Mhm. Jetzt komme ich. Das ist jetzt natürlich nicht so einfach. Jeder darf jetzt also, zwei. Norwegen. Ja. Ich sag bewusst Norwegen, weil Jost featuring Alexander Wallmann oder Wallmon grabs the moment. Ist für mich so ein kleiner Underdog. Live finde ich das ziemlich cool gemacht. Mhm. Und hat so ein bisschen was von Daft Punk, zumindest diese Maske auf der Bühne. Aber an sich ist das ein guter, gemachter, moderner Song, wo ich auch sage, ja, von mir aus gerne im Finale, gewinnen nicht, aber Finale definitiv. Also, ich weiß nicht, wie das der Chat sieht, ob Norwegen jetzt so schlecht ist, ich glaube nicht, dass Norwegen so schlecht dasteht. Wir aber gucken gleich mal, jetzt haben sich hier schon einige ja, ja, zu geht Wort richtig gemeldet. Da wird das also wir können aber sagen, Martin hat eben geschrieben noch, dass das Ogon wie Wilson Phillips klingt, das stimmt. Mhm. Und Quatschel sagt auch, wobei es stimmt, ist, dass sie einen besseren Song hätten haben können. Und Weißrussland sieht ja auch im Finale, also wie wir. Und ja, Litauen. Hm. Norwegen ist nicht so schlecht, wie das Fandom es gerne hinstellt. Mhm. Ja, finde ich auch nicht. Ich find Norwegen auch ganz gut. Also es ist ein richtiger Radiotitel, es ist ein Radiotitel, der sehr, sehr gut funktionieren würde im Radio und auch live ist das super gut. Also, aber im Radio auf eine gute Weise, ne? Also, ja, ne, im Radio auf eine gute Weise. Es ist, genau, im Radio eine gute Weise, genau. dann bist du nochmal dran und danach bin ich nochmal und danach sind wir durch. Oder? Ja. Also einen müssen wir noch nennen, aber ich habe jetzt, wo war ich jetzt eben gerade? Da. Und zwar auch ein Land, was eigentlich auch nicht immer besonders auffällt mit guten Liedern, das ist Mazedonien. Jana Burseska mit Dance Alone ist, kann man glaube ich schon so ein bisschen sagen, so ein bisschen so ein Ellie Goulding Dance-Song. Ich finde das Video, was da jetzt im Moment offiziell reingestellt wird, auch ganz interessant. Da sieht man also so eine ältere Dame, die ja scheinbar einsam ist und sich dann so ein komisches, wie nennt man diese Virtual Reality Brille da aufsetzt und dann tanzt sie und ist auf einmal wieder jung und tanzt mit einem gut aussehenden Mann und die Teller fliegen und also sie powert sich richtig aus und der Song ist schon sehr für Mazedonien sehr untypisch. Die kommen ja eigentlich auch immer eher mit sehr folkloristischen. In dem Falle muss ich mal sagen, ich glaube, dass das wird auch dann mal so dazwischen gemischt zu diesen ganzen Balladen. Da könnte ich mir gut vorstellen, Mazedonien tut sich ja auch immer mit einer Finalplatzierung schwer. Das könnte tatsächlich diesmal was werden. Also so wäre das, glaube ich, wäre auch ein Song, den ich gerne da so, und mein, am Samstag. Mein Favorit, ich glaube, das ist auch dein Favorit. Endlich. Endlich. Du sagst schon endlich. Ja, ich warte, bis du das mal sagst. Italien. Ja, genau. Francesco Gavani und Cintadali Skarmach. Müsste man das auch mal so aussprechen, wie er das könnte. Toller gemachter Song, von seinem Bruder mitgeschrieben. Tolle Performance, toller Entertainer. Ich habe den auch schon im letzten Jahr als Favoriten gehabt, denn er hat ja 2016 die Newcomer-Kategorie vom Sanremo-Festival gewonnen gehabt, mit Amen, auch ein richtig guter, richtig, richtig guter, moderner Song gewesen. Und deswegen war ich ganz glücklich, dass er, ich habe es nicht gesehen, weil es ja irgendwie bis 3 Uhr nachts irgendwie abends ging, das Sanremo-Festival, ich ganz glücklich gewesen bin, dass er dann gewonnen hat. Und und dass er jetzt bei, ich glaube, fast bei 65 Millionen Views bei YouTube, nur alleine das Musikvideo ist, sagt schon viel darüber aus, dass die Leute das mögen. Mhm. Also, ich auch der Chat schreibt dir gerade, hier Martin schreibt, Italien is the one to beat. Mhm. Es schlägt halt alle. Mhm. Es schlägt halt echt irgendwie alles, es sticht extrem heraus. Er ist ein toller Entertainer. Sogar Patrick schreibt gerade, ich könnte mir gut vorstellen, nächstes Jahr auch nach Italien zu fahren. Mhm. Also es gibt niemanden, der nicht glaubt, dass Italien gewinnen könnte. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Das haben wir die ganzen Jahre nicht mehr gehabt, dass es so einen extremen Favoriten gibt, den man sagen könnte, der gewinnt oder der könnte gewinnen. Ja, ja, das finde ich auch. Im Moment finde ich, es gibt Italien und es gibt den ESC-Jahrgang. Also das ist schon ein ganz außergewöhnlicher, weil er einfach auch so ein toller Typ ist. Also er hat ja so diese typische italienische Arroganz, die er da auch dann so vorträgt. Und das mit diesem Affen ist ja auch irgendwie ganz lustig. Und das ist schon, nur man muss, glaube ich, immer das auch trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Denn vor so einem Wettbewerb gibt es öfter mal so Favoriten, die dann zwar nachher Dritter, Vierter oder so irgendwie werden, aber dann eben doch nicht gewonnen haben. Ja, ja, richtig. Wobei bei ihm ist es, glaube ich, dieses Mal so, so ähnlich wie, ich glaube, bei Emily DeForest war es Emily DeForest, ja, richtig, auch so, genau. So ähnlich. Genau. Bei Loreen, glaube ich, war es auch ähnlich, dass man sagte, ja, die kann eigentlich auch nur gewinnen. Da war der Jahrgang aber auch, finde ich, besonders schlecht gewesen, dass es da auch nicht schwierig war, da hervorzuheben. Aber es ist halt so eine Nummer, die kommt so fast so wie aus dem Handgelenk. Die macht Spaß. Also wenn ich meine Playlist da auf dem Weg zur Arbeit oder zurück irgendwie höre und er kommt dann irgendwie, das wird dann immer um 2, 3 Klicker irgendwie lauter gemacht bei mir. Genau. Und ich tanze da fast irgendwie in der Bahn mit. Also das ist schon, das macht immer mehr Spaß. Also es wird auch nicht langweilig. Nee, richtig, man kann es sich auch mehrmals anhören. Und auch beim ersten Mal schon. Und ich persönlich muss auch sagen, dieses Jahr setze ich ja mal aus, aber ich möchte nächstes Jahr auch gerne nach Italien fahren. Schön warm. Schön warm, man kann toll essen. Also egal, wo es ja dann stattfindet, ob es nun in Mailand, in Rom oder sonst wo. Also die Städte sind ja alle irgendwie sehr schön. Und schon daher wäre ich dafür, dass Italien gewinnen sollte. Und ich drücke ihm alle Daumen, weil ich glaube, das hätte er auch, glaube ich, irgendwie verdient. Ich glaube, bei den Wetten, die ja auch immer mit Vorsicht zu genießen sind, da hat er aber auch, glaube ich, einen sehr großen Abstand zum Zweiten. Ja. Und insofern, das kann schon irgendwie, glaube ich, da kann der Drops schon sehr gut gelutscht sein. Also das Patrick schreibt übrigens, ich erinnere da gerne an Armenien 2014, genau. Ja, mit Aramp MP3. Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte bei ihm. Weil nachdem er gewonnen hat, gab es halt dieses extreme positive Feedback von allen Seiten. Es gab keinen Artikel, der schlecht über diesen Song geschrieben hat. Jeder fand es irgendwie gut, jeder hat es irgendwie so ein bisschen gedacht, er könnte es vielleicht werden. Und ich glaube, da hat so ein paar Lorbeeren sich gesammelt, die ihm, glaube ich, helfen werden, sehr, sehr gut abzuschneiden. Gewinnen wird man sehen. Ich hoffe, dass er gewinnt. Das wäre toll. Und dann müssen wir mal gucken. Aber er sticht halt so extrem heraus, dass ich sage, es gibt nichts gegen Francesco. Also zumindest bisher nicht. Ja, und auch die etablierten Medien, die ja jetzt sonst, also nur mal den ESC mal ab und zu mal als Meldung bringen, nennen das ja schon, ja, und Italien ist Favorit. Also das hat ja auch sozusagen die etablierten Medien ja auch schon erreicht. Ja, ja, das richtig. Macht ja auch irgendwie, man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wer dann so als Favorit gehypt wird, der kann dann natürlich auch schnell abstürzen. Patrick würde ich da auch recht geben, also Aram MP3, aber ich glaube, der war trotzdem nicht so gehypt wie jetzt zum Beispiel Francesco Gabbani oder eben halt Emily DeForest, die wirklich sehr weit abgeschlagen und also es war ja im Semifinale und auch im Finale bei Emily DeForest schon die ersten Takte und in der ganzen Halle oder bei Lena war es ja auch so, da waren die ersten Takte und man hat irgendwie vom Fernseher hat man gedacht, was geht da denn gerade ab irgendwie, wieso flippen die bei Lena jetzt alle aus und so, ne? Ja. Also das haben wir ja noch nie gehabt und ich glaube, das ist immer der ähnliche ESC, ja. Wie nennt man das, ESC-Feeling, das ist jetzt der Punkt, wo der Song kommt und der punktet jetzt gerade, der ist gerade extrem drauf, das zu gewinnen. Und das hat man bei Emily DeForest gehabt, die auch bei den YouTube-Videos extrem hoch war, schon vornherein. Dann hatte man das bei Loreen so ein bisschen. Ich glaube, war es noch nicht so extrem bei Loreen damals. Sie hatte schon auch ordentlich Aufmerksamkeit. Also, ja, richtig klar. Ne, aber und bei Aram MP3 hat es, glaube ich, auch so einen Faktor gehabt, weil er sich auch negativ auf die Fanbase so ein bisschen geäußert hatte und so etwas. Das war halt alles so ein bisschen komisch bei ihm. Von daher glaube ich schon, dass er sehr gute Chancen hat, das Ganze zu gewinnen. Und Patrick schreibt gerade, die Frage ist nur, ob sich Italien das leisten kann, wenn sie sich schon nicht den Junior Eurovision Song Contest ausrichten konnten. Ich glaube, die sind geil da drauf. Ich glaube, die haben Bock dazu. Ich glaube nicht, dass das jetzt Rai sagt, wir wollen das nicht machen. Ich glaube schon, dass sie es machen werden, wenn sie gewinnen sollten. Die wären schon doof, wenn sie es nicht machen. Ja, das wird, also, das wird man sehen. Also irgend sowas hatte ich auch gehört, dass die Rai auch irgendwie gemeint hat, nee, aber wir wollen aber nicht den ESC ausrichten. Das werden wir dann sehen, ob es ob es dann dazu kommt, ob dann vielleicht mal wieder nach ganz vielen Jahrzehnten ein anderes Land es ausrichtet, das aber nicht gewonnen hat. Man wird es sehen. Vielleicht gibt es ja auch mal die Möglichkeit, dass dann die Rai sich einen Kooperationspartner sucht und die machen das zusammen oder so. Das wäre ja auch eine Geschichte. Aber wir gehen ja jetzt erstmal nach dem Wettbewerb und wer könnte da gewinnen? Und ich glaube, da ist Italien, glaube ich, erstmal derjenige, der die haben, da, glaube ich, auch ganz vorne dabei ist. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Italien da, glaube ich, wenn sie gewinnen würden, ich glaube, da nochmal so einen Schritt nach vorne machen. Ich meine, die haben jetzt bisher immer ganz, seitdem sie wieder dabei sind, immer ziemlich gute Platzierungen gemacht. Ja. Es gab halt nie extrem schlechte letzte Plätze oder so etwas. Mhm. Das gab es alles nicht in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass wenn sie jetzt gewinnen würden, ich glaube, dann nochmal einen Schub kriegen. Und dann auch auf Dauer dabei bleiben. Ja. Weil es einfach für die was ist. Und es wäre halt super geil, wenn das in Italien, in Rom oder in Mailand, wo auch immer dann, stattfinden würde. Also, die hätten. Naja, es war ja halt so, man hat ja mal 16 Jahre lang, wo sie nicht dabei waren, ja Italien halt bekniet. Die wollten das halt immer nicht, weil sie halt den Schwerpunkt auf ihr Sanremo-Festival halt gesetzt haben. Genau. Ob das vielleicht jetzt immer noch so ist und dass, ich sag mal so, der Gewinner, der für Italien zum ESC ist, wahrscheinlich im Moment immer sowas wie eine Art Abfallprodukt, weil sie halt dann wirklich im Schwerpunkt das Sanremo-Festival sehen. Ja. Aber gut, es kann natürlich auch den Schub geben, sie haben gewonnen und dann wollen sie natürlich vielleicht Europa auch zeigen, was sie denn können. Also ich kann mich dran erinnern, irgendwann, wo es dann mal so, wo sie den auch mal ausgeht, haben sie ja 1990, ne? Ja, da sind sie ja nun auch nicht gerade aufgefallen als Organisationstalent. Nee, ist ja auch so, alles schiefgegangen? Ich weiß es. Nee, da war, aber so im Hintergrund sind da wohl, sagen wir mal so, es ist dann vieles spontan wohl irgendwie auch gemacht worden. Ach so. Und aber das ist halt, das sind halt die Italiener. Auch schon einige Jahre her, muss man gucken, wie lange das schon her ist, ne? Ja, ja. Das, 17 Jahre her. Also. Wird man mal schauen, ne, wie das. Wie das ausschaut. Ja, aber 1991, ja, ich weiß, Martin, 1991 haben sie auch ein Lied für Europa sogar, ne, haben sie gesungen. Also für ja, die Europäische Union, so für die europäischen Gedanken, das wäre ne? Ja, ich glaube, das wird, glaube ich, wenn sie gewinnen, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, dass sie es auch machen. Also wir spekulieren jetzt schon, obwohl das ist ja noch gar nicht stattgefunden hat, für einen Sieger. Aber das macht man ja sowieso so gerne. Ja, das gehört ja auch dazu. Aber ich, also man hat ja über die Jahre so ein bisschen auch so ein Gehör dafür irgendwie. Also bei mir läuft es ja immer eher so in so verschiedenen Stufen ab. Erstmal so, ja, was ist das jetzt? Ja, gefällt mir das so? Und dann, wenn das irgendwie abgecheckt ist, so, ja, wie könnte ich mir das auf der Bühne da vorstellen? Ja, gut, so und so oder nicht so. Und also, und dann weiß man halt irgendwie auch so ein bisschen schon, ja, das könnte ankommen oder das könnte nicht ankommen. Und dann kommt es nachher sowieso wieder anders. Also Martin fragt uns gerade, was haltet ihr denn von Portugal? Für mich so ein bisschen Chanson-mäßig, so ein bisschen nicht französischer Chanson, aber es ist schon sehr nah an dem. Es ist okay, aber für mich jetzt kein Gewinner. Also, weil es einfach sich nicht, also es sticht zwar schon heraus aus den Balladen, aber für mich ist das irgendwie nicht so wirklich was gewinnen könnte. Also, es ist, glaube ich, finalmäßig wäre das was sein könnte, aber ich glaube nicht, dass er gewinnt. Das wird schwierig. Die Frage ist ja auch, wie es ihm gesundheitlich geht. Ich weiß ja nicht, ob diese ganzen Meldungen, die dort bisher rumgetrieben sind, dass er ein Herzproblem hat und dass er eigentlich neues Herz braucht und all sowas, ob das alles wohl wirklich stimmt. Ja, das war jetzt halt Ende der Woche, war das irgendwie. Genau. Dass er wohl das Jahr nicht überlebt, wenn er kein Spenderherz kriegt. Dann irgendwie hieß es dann auf einmal, nein, das sind Fake News, das stimmt ja gar nicht. Wir werden mal sehen, was da jetzt irgendwie wirklich dann dran ist. Also erstmal kann man ja froh sein, dass Portugal auch wieder dabei sind. Die machen ja immer so on-off, weil sie nicht so viel Geld haben. Und dann sagen sie halt, ein Jahr sind wir immer dabei und das andere Jahr dann wieder nicht. Portugal tut sich leider auch immer ein bisschen schwer mit einem Einstieg ins Finale. Das ist, glaube ich, jetzt wieder sehr, sehr typisch portugiesisch. Das ist so, ja, für mich ist das, hat das so ein bisschen was so ESC der 50er Jahre, Lys Assia irgendwie so, so hört es sich so ein bisschen an. Refrain. Ja, so, ich glaube, es ist was für Liebhaber. So wie ich das jetzt in den sozialen Medien so verfolgt habe, kommt Portugal gar nicht mal so schlecht an. Nee, richtig. Mich spricht es nicht an, weil es für mich dann doch ein bisschen sehr, sehr viele Jahrzehnte zurück ist. Alternativ macht ja Portugal dann immer so eine Fado-Geschichte. Ja, Martin schreibt jetzt, ich finde das Lied total langweilig, aber ich kenne mehrere, die das Lied einfach super finden und es unter die ersten drei platzieren. Ja, muss man abwarten. Also ja. Es ist alles offen. Das vermag ich nicht zu beurteilen, ob jetzt rein oder raus. Ich glaube, das ist aber, zumindest ist es so wie jetzt auch, es ist ein Song, über den man redet, während man vielleicht bei anderen irgendwie eher sagt, ach ja, das wäre dann wieder die Pinkelpause, wo ich oder genau. Die Chips hole oder insofern glaube ich, weil er ja schon auch eine sehr eigene Körpersprache auch hat bei dem Gesang. Also er scheint sehr Künstler zu sein, würde ich mal sagen. Also er fühlt es jetzt sehr, sehr intensiv und ja, wird man mal sehen, wie er sich so in den Pressekonferenzen und bei den Interviews und so weiter da in Kiew dann halt schlägt. Kann vielleicht ein ganz angenehmer und witziger Typ irgendwie sein. Werden wir mal abwarten. Das gucken wir mal. Ja. Oh, das hast du aber nicht gesagt, sagt Martin gerade. Ja, man muss ja immer so ein bisschen auch ehrlich sein, finde ich. Also deswegen machen wir beide ja auch irgendwie diesen Podcast, um auch mal ein bisschen so zu zeigen, also ESC ist ja nicht nur Trash. Und da sind halt auch so Perlen dabei, wo man so denkt, oder wenn man jetzt nicht wüsste mit der Fahne, das ist jetzt ESC und würde irgendwo im Radio laufen, würden manche auch sagen, ach, das hört sich aber auch ganz gut an. Also man muss da so ein bisschen, also ich würde jedem zusprechen, dass er sich sehr viel Mühe gibt, auch mit dem Auftritt. Und da wird ja auch sehr viel Aufwand auch von den Ländern auch betrieben. Und insofern, glaube ich, hat ja jeder auch so seine Chance. Und wenn man dann so ein bisschen so im Hinterkopf auch hat, so wo kommen diese Länder auch kulturell her, ist das natürlich, erklärt sich natürlich auch vieles dann wieder. Ja. Manches ist natürlich auch wirklich Bullshit, klar. Und dann muss man das auch so benennen, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber das gehört ja einfach auch ein bisschen dazu, das dann auch so nach vorne zu tragen. Ne? Na klar, schon mal eine Idee. Ja. Ich hatte mir jetzt noch mal hier aufgeschrieben, wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen, es gab ja so ein Hin und Her über die Organisation in Kiew. Es hat ja nicht alles so geklappt, wie man sich das irgendwie vorstellt. Nun hat man ja interimsmäßig den Christa Björkmann, der ja auch schon letztes Jahr in Stockholm da den Oberproducer gemacht hat, den hat man jetzt interimsmäßig eingesetzt. Der soll dann sozusagen die ganze Misere kitten, damit auch die Show dann auch doch irgendwie noch über die Bühne geht. Und es gibt ja sozusagen die einzelnen Delegationen. Und in jeder Delegation ist ja sozusagen ein Head-Off. Und da hat es jetzt am Montag bis Mittwoch in Kiew eine Head-of-Delegation-Treffen stattgefunden in Kiew. Und da haben die Organisatoren dann jetzt mal auch Tacheles geredet, wo was alles so stattfindet. Also es findet ja in dieser International Exhibition Center in Kiew findet dieser ESC jetzt auch statt, die drei Shows und auch die vielen Generalproben und Proben und Einzelproben. Also das Pressezentrum ist dann dahinter. Man muss es sich immer so vorstellen, da wird ja ein Riesenaufwand betrieben. Was so lustig? Patrick schreibt gerade, Björkmann, sprecht mich nicht auf diesen Menschen an. Ja, kann man ja auch. kann man auch so sehen, ja? Kann man auch so sehen. Also jedenfalls wird da ja ein großer Aufwand betrieben. Die Aufbauten finden ja jetzt sogar auch schon bald statt, damit auch die ganze Bühne und alles dann auch steht. Es ist jetzt auch, da werden ja immer auch im Vorwege sogar auch Leute engagiert, die sozusagen Lichtdubel machen sollen und damit man. Die singen eben, doch auch, oder? Da werden da meistens auch, immer genau, die da auch singen sollen und Tänzer haben sie jetzt akquiriert, die dann sozusagen die Vorvorproben irgendwie halt machen sollen. Und dann gibt es eben halt 14 Tage vor dem Finale geht dann gehen dann die Proben los. Erst geht es los mit den Einzelproben der einzelnen Länder, hauptsächlich mit den Ländern, die jetzt dann auch im Semifinale sind. Deutschland und die übrigen Big Five kommen dann erst am Freitag vor diesem roten Teppich dann irgendwie. Und ja, man hat jetzt auch einen Ort gefunden für diesen sogenannten Euro-Club. Dort finden dann so die an den einzelnen Abenden, es gibt einen nordischen Abend, es gibt irgendwie einen israelischen Abend, wo dann auch die Teilnehmer des ESC dann irgendwie halt auch auftreten. Es ist dann so eine Art Party-Location, wo akkreditierte Journalisten, auch akkreditierte Fans dort Einlass finden und sich, sozusagen so ein Get-Together, dort findet dann das große Familientreffen im Eurovision Village sozusagen statt. Und da hat man jetzt auch der Head of Delegation Plenum hat man dort dann auch dieses diesen Euroclub, diese Location auch dort vorgestellt. Mhm. Und es scheint so im Moment wohl auch mittlerweile in so Bahnen zu gehen, dass man doch glauben kann, dass am 13. Mai das große Finale dann nachher stattfindet. Hoffen wir doch mal. Und ich denke mal, die EBU und alle Beteiligten werden da, glaube ich, auch alles dran setzen, dass das funktioniert. Vielleicht wird der Besucher wahrscheinlich so ein bisschen merken, wo es an der einen oder anderen Stelle organisatorisch ein bisschen krachen könnte. Aber wahrscheinlich die Leute, die dorthin fahren werden da wahrscheinlich wieder auch eine gute Party erleben und einen guten ESC. Und das macht ja dann auch den ESC dann irgendwie auch auf. Dann haben sie noch diese sogenannte Reference Group, das ist so eine Art Lenkungsausschuss, haben sie dann noch gewählt. Da ist dann Edgar Böhm vom ORF, Martin Österdahl, Alexander Radic von RTV Slowenien, Emily Signe aus dem niederländischen Sender Tross. Und man hat auch wieder vom ZDF Dr. Frank-Dieter Freiling zum Vorsitzenden gewählt. Der ist sozusagen wie so eine Art Neutraler, weil das ZDF ist ja auch in der EBU. Und und dieser Lenkungsausschuss ist dann sozusagen dafür da, wenn irgendwelche, es kommen Plagiatsvorwürfe auf oder es soll eine Regel geändert werden, dann wird das da diskutiert und für gut oder für schlecht befunden. Das ist sozusagen übers Jahr hinweg dort so ein Gremium, was so ein bisschen darauf achtet, dass der ESC dann auch jedes Jahr irgendwo stattfindet. Tja, hoffentlich. Das dafür zum Kiew-Update. Ja, was man da so alles mitmacht, ne? Ja. Was eine EBU alles mitmachen muss. Ja. So, was haben wir noch? Eurovision in Konzert. Konzert. Findet am 8. April statt. Mhm. Mit allen Big Five diesmal sogar, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre. Das könnte sein. Also man muss mal so zur Vorgeschichte ein bisschen was erzählen, weil das ist eigentlich so eine Veranstaltung, die wird auch bis heute, nächstes Jahr jährt sich das zum 10. Mal. Und das ist so eine Veranstaltung, die haben mal, oder ist immer noch so, ESC-Fans stellen das auf die Beine. Also die machen das nicht beruflich, sondern wirklich ehrenamtlich und haben da so mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Draht zu den einzelnen Sendern und haben dadurch irgendwie, kriegen mittlerweile, ich meine, das ist sogar in diesem Jahr mit den 24 Teilnehmern, die mittlerweile bestätigt 26 sind. 26 sind es. Oder 26 sogar schon, guck. Mhm. Da tritt zum Beispiel auch unsere Levina auch an. Und wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, wo das so um deutscher Vorentscheid und so weiter geht. Es gibt also Pre-Shows. Amsterdam ist da, glaube ich, im Moment die wichtigste Geschichte. Dann gibt es noch in Tel Aviv, in Madrid, in London und ich meine, in Moskau gibt es auch solche ähnlichen Pre-Shows. Und das ist so ein bisschen so eine Möglichkeit für die Teilnehmer, sich dort der ESC-Community auch live schon mal vorzustellen. Manche Veranstaltungen machen dann auch Filmaufnahmen, dass man hinterher oder auch teilweise sogar im Livestream sogar auch die Veranstaltung mitverfolgen kann. Und das ist immer so eine Möglichkeit, sich darzustellen. Und wir haben ja auch schon beide immer so gesagt, Mensch, die Deutschen müssen da auch unbedingt mal dabei sein, um in der ESC-Community auch wahrgenommen zu werden. Und mich freut es super, dass Livina sich da bei einigen Veranstaltungen jetzt auch angesagt hat, nämlich eben in Amsterdam bei Eurovision in Concert, in Tel Aviv und in London. Wobei in London wohnt sie ja so halb und halb ja auch noch. Und da hat sie wahrscheinlich sowas wie eine Art Heimspiel. Insofern kann das nur dazu beitragen, dass sie sich da auch noch ein bisschen mehr in Szene setzen kann. Und noch besser, als sie das jetzt auch schon tut. Also insofern wird das, glaube ich, eine Geschichte, das lohnt sich. Also, es gibt auch schon keine Tickets mehr. Es sind alle Tickets ausverkauft. Ja, ich glaube, die waren sogar schon letztes Jahr, glaube ich, verkauft worden. Also wenn man daran teilnimmt, man kauft da so ähnlich wie beim ESC so ein bisschen die Katze im Sack, weil bis dann die Karten alle aus. Ich glaube, das ging auch relativ schnell. Ich meine, bei ESC in Konzert waren sie, glaube ich, innerhalb von einem halben Tag oder so waren sie, glaube ich, auch weg. Also ich glaube, in London kriegt man noch Karten. Aber dieses in diesem Melkweg-Club da in Amsterdam, ist alles ratzifatzi ausverkauft. Also ich selber habe da auch schon mal überlegt, ob ich da mal hinfahre, weil ich glaube, das ist, glaube ich, eine sehr lustige Veranstaltung. Also das wird, glaube ich, wieder interessant. Auch wer da so. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass die IBU das auch so ein bisschen mehr unterstützt, als es noch vor Jahren so war. Ja, das ist mit Sicherheit. Weil sie auch das offizielle Logo benutzen und so etwas, ne? Also. Mhm. Ja, das wird sicherlich so sein, aber es ist halt schon immer noch so ein bisschen, dass es wirklich dieser Fancharakter, der besteht immer noch. Und die machen das wirklich so nebenbei. Das sind, glaube ich, 7 oder 8 Niederländer, die das durchführen, dieses ganze Ding. Das hat wohl mal ganz klein angefangen. Da haben sie, glaube ich, so 2, 3 Leute wahrscheinlich irgendwie erst dafür begeistern können. Und das hat sich dann immer mehr aufgebaut. Also es ist jetzt kein Garant, dass man dann gewinnen wird, wenn man da teilnimmt. Lena ist da auch nicht hingegangen. Aber es macht schon, oder andersrum kann man sagen, Anne-Sophie ist da auch mal aufgetreten und die hat dann 0 Punkte gemacht. Also ja. Das ist schon, aber ich glaube so, die ESC-Community, so winzig klein ist sie dann auch nicht. So wie wir jetzt hier mit unserem Podcast sind ja auch Multiplikatoren. Und ich glaube, dass das schon irgendwie auch, dass das schon auch was ausmacht, dass man bei diesen Pre-Shows dann irgendwie auch dabei ist. Also und was die Sponsoren angeht, ist es Eurovision. Also die Eurovision generell, also die EBU ist, auch der Prinzblock, schöne Grüße, ist Sponsor dieses Eurovision-Konzert. Ja, die berichten dann auch schon. Dann OutTV, das kenne ich jetzt nicht. Irgendwas aus. Und dann noch Holzhoff, Kronen und Grönen. Mhm. Orkotons in. Keine Ahnung, was auch immer das ist. Ja. Aber ja, das sind alles Sponsoren dieses Eurovision in Concert. Das ist doch schon mal schön, dass die EBU da so ein bisschen kofinanziert und das ein bisschen unterstützt, um halt die Leute zu promoten. Das ist doch schon mal. Die haben ja auch ein Interesse daran, dass das auch nach vorne geht. Also insofern denke ich mal auch. Also 20 Tage, 4 Stunden und 54 Sekunden hat das, dann geht es los in Amsterdam und dann werden wir mal gucken, was da so läuft. Ja. Was haben wir jetzt noch auf der Liste? Ja. Ja, wir sind ja jetzt diesen Jahrgang jetzt nicht in einem durchgegangen, weil wir haben ja noch eine andere Möglichkeit, auch jeden einzelnen Song sogar auch zu spielen. Hier können wir es ja leider nicht wegen der GEMA. Aber wir haben ja eine andere Möglichkeit. Da kannst du ja mal ein bisschen was dazu erzählen. Genau, wir werden ich mache es jetzt seit 7 Jahren, eine Live-Sendung machen. Und zwar bei Radio Tunkuhle in Hildesheim. Dort werden wir über UKW und das Internet eine ESC-Sendung machen, wo wir alle 43 Songs in 6 Stunden, man muss sich das vorstellen, in 6 Stunden anhören werden, kommentieren werden. Das machen wir jetzt mit unserem lieben Sascha, der auch jetzt hier dabei ist beim Podcast schon zum 3. Mal dann schon. Ja. Und unser lieber Quatschel, der Patrick, der auch im Chat ist, war auch schon mal dabei. Und wir werden dort alle Songs kommentieren. Live von 13 bis 19 Uhr am 1. Mai, wo Feiertag ist, wo bei dem Sender, bei dem Bürgersender, wo ich auch mal gearbeitet habe, nicht so viel läuft. Deswegen dürfen wir da uns 6 Stunden lang austoben und alle Songs kommentieren. Ich glaube, das wird wieder eine lustige Geschichte. Ja, Patrick, wenn du möchtest, kannst du auch wieder dazugeschaltet werden. Das machen wir dann auch wieder. Ich rufe dich dann wieder an und dann können wir wieder ein bisschen quatschen. Mit Quatschel quatschen ist auch mal eine schöne Idee. Ja, das werden wir dann machen. Und Peter, mein lieber Kollege, wird auch wieder dabei sein, unser Metal-Song oder beziehungsweise unser Mettler. Martin, was meinst du für einen Zeitplan? Naja, wir senden dann von 13 bis 10 19 bis 19 Uhr, ne? Uhr live, genau. Über OKW und über den Internetstream auf toncoole.de. Dort werden wir am 1. Mai. Am 1. Mai live senden. Genau. Das haben wir schon jetzt einige Jahre schon gemacht. Ich vorher nur alleine mit Peter. Aber das wird diesmal wieder eine lustige Geschichte, weil wir. Ach so, nein, wir werden das nicht aufteilen. Also wir werden Songs ziehen. Also das heißt, wir haben es immer so gemacht, dass wir keine Reihenfolge hatten, sondern wir ziehen diese Songs in einer in einer Reihenfolge, die nicht so wirklich also willkürlich sozusagen. Ja, wir haben eine riesige Schüssel dann wieder und dann ziehen wir wieder. Ja, wir machen das eigentlich so oldschool, ne? Weil genau. Früher hat man ja die Reihenfolgen dann immer auch gezogen. Dementsprechend war dann die Line-up dann auch von jedem ESC so ein bisschen. Und da bin ich ja dann immer so die Glücksfee, die dann da die du warst jetzt mal die Glücksfee, genau. Ja, genau. Genau, dann wird es wieder mit tollen Anekdoten und lustigen Gesprächen, auch wir werden diesmal nach Schweden schalten, das kann ich euch schon mal sagen. Ich hoffe, dass Lisa Zeit hat. Lisa ist eine Kollegin aus Paderborn, die dort beim Uniradio lange Zeit auch eine ESC-Sendung hatte. Und mit der werden wir gucken, ob wir telefonieren oder skypen, also wir werden nach Schweden schalten. Mhm. Vielleicht schalten wir auch nach Malta. Ich weiß nicht, ob der andere Patrick, unser lieber Kollege von den Vivi-Blogs, dabei sein wird. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Der war die letzten paar Male auch dabei. Und er wird hoffentlich uns auch seine Eindrücke vom maltesischen Vorentscheid auch mal ein bisschen erzählen, weil er war live dabei für die Vivi-Blogs und ist aber eigentlich Österreicher. Das heißt, er kommt eigentlich aus Österreich und war auch in Wien dabei. Und mit dem werden wir dann auch sprechen. Wen haben wir noch? Wir hatten wahrscheinlich auch noch Christian von schwedenschlager.de, werden wir auch wahrscheinlich dabei haben, den wir dazuschalten werden. Und dann werden wir mal gucken, wer so noch so Lust hat. Aber es wird wieder eine ganz lustige Runde, 6 Stunden live mit viel Musik, viel Kommentaren und vielen lustigen Anekdoten. Ja, das hört sich jetzt so lang an, aber durch die vielen Lieder. Es geht so schnell vorbei. Und jeder von uns dreien mindestens muss ja auch immer was dazu, seinen Senf dazu geben. Dann geht es natürlich auch, wir haben ja beim letzten Mal gerade noch so die letzten geschafft. Zwei haben wir nur noch so hingequetscht. Aber wir haben es noch geschafft. Das Jahr davor ging es, glaube ich, gerade glatt irgendwie halt gut, auf. Genau. Ne? Das war irgendwie dann, und insofern, hier in dem Podcast haben wir so ein bisschen mehr Möglichkeiten, Hintergründe zu besprechen und in der Radiosendung zwar auch, aber dann mehr so die Lieder auch zu behandeln. Und also insofern ist das immer eine schöne Rückkopplung und ich freue mich da jedenfalls wieder drauf. Also wenn ihr da am 1. Mai wieder einschaltet, dann würden wir uns da sehr freuen. Martin fragt mich gerade, ob ich jemals live beim ESC war. Nein, war ich nicht. Hat sich bisher noch nicht so ergeben. Ist ja auch immer eine Geldfrage, weil so billig ist es ja nicht. Ich weiß ja immer von unserem Sascha hier, dass er da gerne Schwierigkeiten hat, dass wohl dein Jahresurlaub da drauf geht und so etwas und oder fast Teil deines Jahresurlaubs drauf ging. Von daher ist es nicht so einfach, das zu realisieren. Ja, also es ist halt tatsächlich eine Geldfrage, deswegen setze ich ja auch dieses Jahr dann auch einmal aus. Wenn man so überlegt, also ich bekomme ja die Karten über einen der beiden deutschen Fanclubs. Da gibt es sogenannte Fanpakete. Genau. Da hat man die Möglichkeit, also da kriegt man jeweils eine Karte zu den drei Live-Shows und zu den jeweiligen Generalproben, die immer jeweils einen Tag davor stattfinden. Da kostet dieses Paket schon um die 400 Euro. Mhm. Und wenn dann man dann, noch der Flug ja, dazu und dann muss man sich überlegen, wenn man dann halt so Länder hat wie Schweden oder gar Norwegen oder so, das geht natürlich nachher schon ganz schön in die Reisekasse. Da muss man dann gucken, will man das oder will man das nicht. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, weil man einfach mal so auch die Atmosphäre einfach auch mitbekommt. Man hat plötzlich so, man steht dann oder sitzt dann zwischen, ich sag mal so, in der Halle sitzen ja eigentlich die ganzen Experten. Da sitzt ja kaum jemand, der eigentlich mit dem ESC nichts am Hut zu tun hat. Vielleicht von 10.000 sind vielleicht 1.000 dabei, die da so mitgeschleppt werden. Aber die meisten, weil man kommt ja so unter normalen Umständen gar nicht an Finalkarten. Die sind ja im Grunde genommen, sind sie fast weg. Und also so schnell kommt man ja gar nicht in diese Runden da rein. Und insofern, man ist plötzlich irgendwie unter seinesgleichen, wo man sonst immer so im normalen Leben eigentlich immer sehr isoliert ist und so Kollegen oder Kommilitonen oder so erzählt irgendwie, ja, ich bin ESC-Fan und alle erstmal so, ja, alle guck, so was? Geistern so was angucken. Was machst du denn da? Wie jetzt ESC, aha, so, ein bisschen sonderlich war ja schon immer und so. Und naja, und insofern ist das halt auch, es ist tatsächlich eine Geldfrage. Also, ich schaue es mir das lieber auf vom Sofa an, bevor ich da jetzt fast über 1.000 Euro wie mal als Student mal so dahinlege, ja, und sage, ich fahre jetzt mal nach Kiew. Das ist mir dann noch ein bisschen zu viel. Aber wir machen das ja jetzt schon so lange. Ist schon ein bisschen eine kleine Tradition geworden, dass ich, Peter und Sascha jetzt auch schon seit 3 Jahren dann diese Sendung dort bei Tonkuhle machen. Die Leute freuen sich auch immer, dass wir da 6 Stunden ein bisschen quatschen und ein bisschen reden und ein bisschen skurrile Musik spielen. Es läuft jetzt auch ab Mitte April dann auch ein Trailer, 2 Wochen vor der Sendung. Das heißt, da wird man auch im Radioprogramm hören, dass wir diese Sendung machen werden. Es wird eine Zeitungsanzeige geben. Es gab ja auch bei Eurovision.de über unsere Sendung einen Artikel, den ich da geschrieben hatte. Ob es den noch wieder dann gibt, weiß ich nicht. Bisher hat sich da niemand gemeldet, aber wir würden uns freuen, wenn wir da wieder so einen kleinen Anschub kriegen würden. Ja. Für so einen kleinen Sender, beziehungsweise für ein kleines Bürgerradio, ist das immer was ganz Besonderes, dass wir sowas dort machen. Es gibt nämlich in Österreich noch bei der Radiofabrik in Salzburg gibt es noch einen ehrenamtlichen Sendungsmacher, der dort eine ESC-Sendung monatlich macht oder gemacht hat. Deswegen sind wir jetzt nicht ganz allein, haben wir nicht ganz allein ein Stellungsmerkmal, aber unsere 6 Stunden live ist schon eine Hausnummer. Mhm. Das kriegt man sonst, glaube ich, so in der Radioszene nicht so geliefert. Vor allem nicht ESC-Songs, 6 Stunden du kriegst, lang. Ja, eben, du kriegst ja nicht diese Sendezeit auch dafür. Und das ist natürlich eine schöne Insel. Und das Internet macht es ja auch möglich, dann auch eure Sendung dann auch im Grunde weltweit ja auch hören zu können. Genau. Und insofern ist das irgendwie eine feine, ja, letztes Jahr war das ja ein bisschen stressig für mich, weil ich schon gleich am nächsten Tag dann auch nach Stockholm dann geflogen bin. Weil wir hatten es ja letztes Mal nicht am 1., sondern am 5. Mai irgendwie gemacht. Genau, weil am 1. Mai irgendwie Sonntag war, das ging halt schlecht. Ja. Und dann, aber am 6. Mai war Himmelfahrt? War der Himmelfahrt? Ja, mag sein. Und da war ich dann irgendwie, ich war dann in Sachen ESC dann sehr, sehr intensiv unterwegs. Und und letztendlich lohnt es sich auch dann tatsächlich dann die europäischen Großstädte dann auch kennenzulernen. Also ich muss persönlich sagen, besonders gefallen hat mir in diesen 6 Jahren, die ich da jetzt irgendwie auch immer bereise, hat mir Malmö sehr gut gefallen. Okay. Das war so ein ESC, der war jetzt nicht so riesig und bombastisch. Und zum anderen, was man natürlich nicht steuern kann, ich fand den Jahrgang auch so gut. Also da waren wirklich sehr viele gute Songs irgendwie auch dabei. Mhm. Und da war das auch, glaube ich, zum ersten Mal, dass es diese Stehplätze um die Bühne herum gab, was man ja jetzt seitdem immer macht, diese Front-of-Stage-Karten, die dann verteilt werden. Also das war schon, also es muss auch nicht immer unbedingt groß sein. Also Malmö ist ja nun auch jetzt, gut, die schwedischen Städte sind alle nicht besonders groß, aber es ist halt, es war so eine beschauliche, mittlere Stadt in Schweden, die dann den ESC ausgetragen hat. Die Location war klasse, man konnte da praktisch mit der Bahn direkt hinfahren, fuhr einmal die Rolltreppe hoch und war gleich bei der Malmö Arena. Also das waren beste Voraussetzungen. Das Wetter hat sogar auch mitgespielt. Und das war schon, wenn man dann so überlegt, also zum Beispiel in Kopenhagen, da war halt drumherum sehr viel Ödnis, sehr viel so kaputte Autos, ausgebrannte Mülltonnen, aber die Bühne innen drin. Die beste Halle, Bühne seit, ne? Also ich fand das die beste Bühne ever. Ja, war also die auch, beste in Kopenhagen war die beste Bühne ever. Ja. Die war so mega geil. Ja. Also da war die schwedische, die schwedische Bühne davor, vor einem Jahr zuvor, nichts dagegen. Mhm. Also das war mega. Mhm. Ich fand diesen Kubus mega geil. Diese ganzen Projektoren, die dazu eingesetzt worden sind, die LED-Wand, der Boden. Also da ging gar nichts gegen. Also es ist ja heutzutage so, es gibt nicht so viele Unterschiede, ob man das jetzt vom Fernseher sich anschaut oder direkt in der Halle, weil mittlerweile dadurch, dass ja auf diesen ESC 30 Kameras gerichtet sind, kriegen sie es ja mittlerweile schon sehr gut hin, auch die Stimmung auch übers Fernsehen auch zu transportieren. Wenn man jetzt da ist vor Ort, ist es natürlich noch mal wieder anders. Man kriegt auch mal mit, wie die Umbauten passieren zwischen den oder in den Postkarten. Da sind ja teilweise 20, 30 Bühnenarbeiter auf einmal auf der Bühne und bauen da irgendwie halt die Bühne mal eben kurz um. Und ja, also richtig. Das ist ja das, was der Zuschauer so ja gar nicht mitkriegt. Also das ist schon sehenswert. Und wer da mal hin möchte und dann so traurig darüber ist, dass er keine Finalkarten hat, dem würde ich dann mal empfehlen, im nächsten Jahr vielleicht die Karten für das Juryfinale zu ergattern, das nämlich immer am Freitag vor dem Finale stattfindet. Das ist nämlich auch da wird vollumfänglich die Show einmal durchgezogen. Gut, das Voting wird dann meistens gefaked. Oder was heißt meistens? Entweder wird nur ein Voting halt dann durchgespielt. Also es werden nicht alle 43 Votings dann gemacht. Ja. Aber man hat zumindest so einen Eindruck von der Show. Und das ist ja immer die Show sozusagen, wo die Jurys dann auch entscheiden über ihre Bepunktung und so weiter. Und da kriegt man meistens immer noch gut Karten. Also das ist dann immer ein bisschen einfacher, da ranzukommen. Und es gibt meistens keinen großen Unterschied bei den Auftritten zwischen dem Juryfinale und dem großen Finale. Ja. Also das lohnt sich dann auch. Und ich glaube, das Juryfinale ist auch um einiges günstiger von der Karte. Ja. Also das lohnt sich dann auch, das irgendwie zu machen. Ne? Aber was man nicht als Zuschauer in der Halle sieht, sind diese Spezialeffekte, die wir jetzt in den letzten Jahr hatte. Letztes Jahr hatte. Das war doch bei Armenien, glaube ich, oder bei, wo man diese computeranimierten Sachen, auch bei Australien, die hat man, glaube ich, dann nicht auf der Bühne gesehen, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre. Nee, bei Australien war das so, das war ein sehr ausgeklügeltes Staging. Da war eine ganz große, durchsichtige, so Netzwand. Mhm. Und da wurden diese Figuren, die sie dann ja auch wegwischte und so weiter, die wurden da drauf projiziert. Und die haben da einen riesen Aufwand gemacht. Da mussten ja zwei alleine sie dann nachher von diesem Würfel während des Auftrittes ja runtersetzen. Dann musste diese riesige Leinwand, musste dann hinter ihrem Rücken sozusagen da weggetragen werden. Und am Ende sieht man ja, dass da gar nichts mehr irgendwie von ist. Ja. Aber du hast recht, da gibt es ja auch so Doppeleffekte zum Beispiel. Ja, das war das. Die sieht man natürlich nicht. Und beziehungsweise, ich habe da auch direkt an der Bühne gestanden. Man sieht ja auch nicht weil die Bühne ist relativ hoch. Man sieht dann auch nicht diese ganzen Displays da am Boden, die sie dann da auch einspielen. Das sind natürlich Sachen, da oben sind dann immer links und rechts sind auch große Bildschirme, da kann man dann teilweise auch das Fernsehbild auch mitverfolgen. Mhm. Aber klar, es gibt gewisse Dinge, die man in der Halle nicht sieht und es gibt gewisse Dinge, die man dann im Fernsehen nicht sieht. Aber es ist halt schon so, dass mittlerweile in der Inszenierung ist man heute schon so weit, dass man auch ziemlich gut auch so die Atmosphäre auch in diesem alleine durch diese Kräne und durch diese Kameras, die dann hoch und runter fahren, hat man schon ein sehr gutes sehr gutes Gefühl dafür, was da jetzt gerade in der Halle irgendwie halt abgeht. Und ich finde den nach wie vor, dieser Moment, wenn man jetzt weiß, jetzt ist gleich 21 Uhr und die ESC-Fanfaren geht los und du weißt, jetzt gucken weit über 100 Millionen Menschen Millionen Leute zu. Das, und du bist da mittendrin, das ist schon, also ich kriege jetzt gerade wieder eine Gänsehaut, also das ist schon wirklich sehr toll. Und man trifft tolle Leute auch nette Leute, auch wenn man dann da steht und wartet, bis es dann losgeht. Weil ich habe es mittlerweile die letzten Jahre immer so gemacht, dadurch, dass ich ja diese Stehplätze dann auch hatte, musste man relativ früh dann kommen. Also habe ich mich gegen 17 Uhr schon immer in die Schlange gestellt und das dann auch ausgehalten bis nachts um eins oder so. Oh, da Toilette gehen ist dann schwierig, ja? Ja, kannst du nicht. Das geht dann auch an der Stelle nicht. Wobei mir es immer so geht, beim ersten Semifinale, das geht ja immer nur anderthalb Stunden, da muss man aber genauso um 17 Uhr da sein, bla bla, da denke ich immer so, oh Gott, wie sollst du das am Samstag noch durchhalten? Und man kriegt aber langsam dann so eine Übung rein, schon am Donnerstag, man weiß dann schon, wo man sich anstellen muss, wo man versuchen muss, einen Platz zu bekommen, dann ist man schon so ein bisschen mehr Profi und weiß, wie geht's jetzt hier in der Halle irgendwie halt ab und so. Und am Samstag ist es dann schon gar nicht mehr, dann denkt man irgendwie, ach Mensch, schon vorbei, jetzt ist schon das Voting, das ist ja komisch, also ich könnte noch 4 Stunden. Also das ist schon, man wird dann schon so zum Profi und wie gesagt, ich werde noch viele Male, glaube ich, zum ESC fahren und natürlich hoffe ich, auch mal live dabei zu sein, wenn Deutschland mal wieder gewinnen sollte. Das mag vielleicht noch etwas dauern, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Und auch mal wieder in Deutschland mal ein ESC wäre auch mal wieder eine schöne Sache. Aber andererseits irgendwie, es gibt noch so viele schöne Länder. Also ich würde mal sagen, vielleicht jetzt nicht die nächsten Jahre mal wieder in Schweden, weil da war ich jetzt zweimal. Das hatten wir schon. Und es läuft auch in Schweden auch immer gleich ab. Sie sind gut organisiert, aber es ist dann auch, also letztes Jahr in Stockholm, es war sehr gut gemacht und sie haben es auch sehr professionell gemacht, aber es war dann auch so, ja, es ist dann auch so wie immer. Und deswegen ist es dann natürlich immer schöner, mal wieder in so einem Land zu sein, was es vielleicht noch nie gemacht hat oder das letzte Mal so wie Österreich, die haben ja 50 Jahre oder so, glaube ich, gewartet. Also insofern, da war das halt auch so, dass, die haben es dann irgendwie auch ganz gut gemacht und jedes Land setzt nochmal wieder andere Akzente und das wird, auch dieses Jahr in Kiew wird es wieder eine gute Sache, aber wie gesagt, auch ich muss mal irgendwie mein Haushalt mal so ein bisschen beisammenhalten und aber wir werden mal gucken, wenn jetzt, wie wir ja schon eben sagten, vielleicht Italien gewinnen würde, dann wäre. Kann man seinen Sommerurlaub gleich doch damit arrangieren. Den Sommerurlaub gleich mit und dann würde ich dann mit dir aus Mailand oder so halt berichten. Das ist dann. Ja, klar. Gucken, ich komme dann auch nach. Also, wenn Italien gewinnt, dann kann man sich mal überlegen, ob ich dann auch dort irgendwie hinfahre. Ja, oder zumindest Studio Link macht es ja möglich, dass wir uns wieder. Ja, können wir einfach überall sein, ja. Genau. Das ist dann natürlich irgendwie auch eine gute Sache. Aber was Martin auch übrigens geschrieben hat, ist, in den Pausen sieht man auch auf dem Boden die Anzeigen, wo was steht und welche Wege die Dinge weggetragen werden müssen. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen, auf Fotos. Ja. Da gibt es halt Standpunkte, da steht die Drums, da ist irgendwie das Klavier und da ist dann irgendwie der Dingständer und so. Genau. Also das wird so per Laser wird das irgendwie draufgestrahlt, dann wissen die dann. Ja, aber manchmal haben sie das auch direkt vom Boden aus gemacht. Da haben sie direkt den Boden genommen, der bespielbar war. Ja, das auch, aber oder beides halt. Oder es steht dann halt da irgendwie auch so, ja, und hier hinstellen und so. Und dann gibt es ja da immer diesen Aufnahmeleiter, der denen nochmal so letzte Anweisungen gibt. Da und da sind die Kameras. So wird denen dann auch nochmal irgendwie halt dann gesagt und er macht dann kurz einen Daumen hoch in die Kamera, dann wissen die, jetzt können sie es abfahren und geht es dann. Also es ist schon auch sehr interessant, wie professionell da dieser ganze Ablauf da irgendwie halt ist. Also man muss sich ja vorstellen, diese Postkarten gehen ja, glaube ich, so 30 Sekunden. Und wenn man mal so überlegt, da sind halt, oder wenn wir zum Beispiel hier bei Guy Sebastian, der hatte da so riesige Laternen irgendwie, die müssen in den 30 Sekunden da aufgestellt werden, das muss alles laufen und dann ist wirklich, also und deswegen sind da halt auch so 20, 30 Bühnenarbeiter, da hat wirklich da wird nicht durch Zufall irgendwie was hingestellt, sondern jeder Handgriff ist genau abgesprochen, wo sie wann was irgendwie halt machen. Wenn er so eine Rockband irgendwie auftritt mit Schlagzeug, die haben dann meistens irgendwie solche Unterstände mit so Rädern dran, damit man das da leichter irgendwie halt reinrollen kann. Aber das ist schon, und deswegen müssen sie es auch über 2 Wochen hinweg alles immer wieder proben, damit das wirklich, denn das macht diese Show, glaube ich, auch sehr aufwendig, weil wirklich alle 3 Minuten ein anderes Staging irgendwie halt ist. Das ist ja so bei Sendungen wie Wetten, dass oder so, ja, da kommt dann ein Gast, da wird dann irgendwie alles fertig, und dann wird fertig aufgebaut und dann findet das statt, aber da ist wirklich alle 3 Minuten immer wieder Power. Das ist halt dann schon das ist schon wirklich eine Herausforderung. Und das ist aber interessant auch zu beobachten, wie das irgendwie so läuft. Also deswegen, es macht aus vielerlei Hinsicht, erstmal ist es halt so, man ist ja seit seiner Kindheit irgendwie auch schon so mit dem ESC aufgewachsen. Ja. Und man, man interessiert sich auch ein bisschen so, wie Fernsehen gemacht wird. Dann dass viele europäische Länder dabei sind. Das ist halt so ein Sammelsurium aus ganz vielen Aspekten, die da einfach auch mitspielen. Und umso mehr freut es mich natürlich auch, wenn wir da wieder am 1. Mai da die Tonvision machen und wieder die Songs rauf und ich glaube, Peter hat die ja, glaube ich, dann vorher noch gar nicht gehört. Nee, Peter kennt sie gar nicht. Und er ist auch eigentlich Metal-Fan. Das muss man auch noch mal sehr, sehr herausstellen. Er steht auf Metal. Also er ist überhaupt niemand, der sowas hört, was wir dort spielen. Deswegen ist es da immer auch sehr, sehr interessant und lustig, was er dann für Meinungen hat. Deswegen ist es eine coole Geschichte immer. Ja, da ist es auch, finde ich, eine gute Rückkopplung dann so. Wir beide haben das dann schon monatelang, die Songs irgendwie gehört. Und dann kann man ihn immer fragen, so, und wie findest du das jetzt? Dann kommt dann so manchmal so ganz überraschende Meinungen, wo man so denkt, aha, so habe ich es eigentlich auch noch nie gesehen. Das ist schon immer interessant. Also wir werden das hier noch an verschiedenen Stellen auch noch kommunizieren, wenn unsere Sendung da losgeht. Und wie gesagt, ich werde dann wieder direkt auch, das ist ja übrigens meine Geburtsstadt, das ist ja irgendwie durch Zufall, dass wir uns so übers Internet, über Twitter kennengelernt haben. Ja, ich richtig. Bin ja in Hildesheim eigentlich nur geboren, so mit 1,5 Jahren sind wir dann weg, hier nach Norddeutschland. Ich habe auch noch Verwandte in Hildesheim und dass wir so durch Zufall uns da finden, genau. Ich da mal eine Radiosendung in meiner Geburtsstadt machen kann, ist schon sehr bisschen eigen. Skurril, ne? Ein bisschen sehr skurril. Was Twitter alles bietet, welche Möglichkeiten Twitter bietet, die wir so, ich glaube, sonst hätten wir uns auch nie so getroffen und du wärst nach Hildesheim gefahren. Genau. Weil ich war nämlich damals extrem geschockt, als du meinst, ach, weißt du was, ich komme vorbei. Ja. Ich so, was, du willst vorbeikommen? Na gut, dann komm vorbei. Ja, gut, weil ich weiß ja da auch, wo was ist und wie man da hinkommt und so weiter. Also insofern, das ist ja, da laufe ich ja einmal da bei euch durch die Fußgängerzone und dann ist man da ja schon im Sender. Ja, richtig. Und das ist dann schon irgendwie ganz nett. Ja. Da sind wir schon fast wieder ans Ende gelangt. Ja, fast 2 Stunden sind wir hier am Live-Senden. Das ist ganz nett. Es macht auch mehr Spaß, ehrlich gesagt, als das nur aufzuzeichnen und euch einfach hochzuladen und dann zum Anhören anzubieten. Das ist nur mal eine andere Geschichte. Ich mag das auch eher live zu machen. Ich bin so ein Typ, der gerne live sendet, weil es einfach viel, viel, viel, viel, viel spontaner ist. Ja, und wir haben hier auch sehr viele Rückkopplungen gekriegt vom Chat. Wir wollen uns gleich nochmal entschuldigen, wenn wir nicht immer auf alles eingegangen sind. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen noch so mit dieser neuen Technik und so weiter, muss man sich ja auch erstmal noch so. Aber ja. Wir haben ja viele schöne Anregungen auch gekriegt und ganz toll, dass ihr euch da irgendwie auch mit reingeklinkt habt. Würden uns freuen. Wir machen das jetzt nämlich jedes Mal mit dem Live-Senden. Also ab morgen 0 Uhr könnt ihr dann auch den Podcast dann wieder runterladen für euren Podcatcher. Und da haben wir dann auch noch ein paar Shownotes dann wieder vorbereitet von den einzelnen Songs und so weiter, die wir heute auch besprochen haben. Stimmt, Martin, ich habe mir gerade was zu trinken eingeschenkt. Ja, das hat man gehört, aber würde man auch im Radio hören, wenn ich irgendwie jemandem ein Glas Wasser irgendwie geben würde. Von daher. Also wenn man hier 2 Stunden sabbelt, kriegt man natürlich auch sehr, trockenen sehr schnell Mund. Ja, es ist echt schwierig, ohne was zu trinken hier zu sprechen. Das ist halt normal. Ja, also ich würde dann mal sagen, wir sind jetzt durch. Vielen lieben Dank an euch allen, die mitgemacht haben. Ja, genau. Also ganz großes Lob und wir machen weiter. Ach ja, ich habe das hier auch notiert. Wir haben ja nämlich schon mal besprochen, wenn wir die nächste Sendung, also die Live-Sendung, wird am Sonntag, den 23. April, auch wieder um 15 Uhr sein. Und genau, den Podcast gibt es dann wieder am 24. April, dann ab 0 Uhr wieder bei escgreenroom.de oder bei iTunes zum Herunterladen. Und ja, also was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Genau, wünsche ich euch auch. Und wir hören uns. Wir hören und sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao.